Super Jockey Drama 157, wir sind wieder da. Halleluja, Thomas. Bonjour, Armbanduhr. Was ist denn die Quersumme von 157? Da komme ich jetzt schon an große Zahlen, das ist 13. Ja, herrlich. Ich hatte vorher ausgerechnet, ne? Nee. Weil ohne Taschenrechner kriegst du das nicht hin, oder? Nee, das habe ich gerade im Kopf. Das ist, Was hast du denn eigentlich für eine Note in Mathematik auf dem letzten Zeugnis? Das weiß ich nicht mehr. Gerade vergessen. Ach, hast du vergessen. Da hast du ein sehr selektives Gedächtnis. Genau. Was willst du denn für eine Note im nächsten Zeugnis haben? Weiß ich nicht. Ja, das kannst du aber ja selber bestimmen. Das hängt ja davon. Das kann ich ja selber bestimmen. Ja, dann krieg ich eine 1 plus zu. 1 plus krieg ich. Ja, so viel lernst du? Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ja, gut. Dann sind wir jetzt alle beruhigt. Na, alle nicht, aber ich. Ja, ich bin auch beruhigt. Generell beruhigt. Ja, aber dann musst du auch lernen. Ja. So, was ist denn hier passiert? Wir haben einen Bound for Glory Pay-Per-View gehabt, beziehungsweise einen TNA-Pay-Per-View, nennt sich das wohl eher. Ja. Den wir wohl heute besprechen sollen. Ja, dann haben wir Benson vor der Tür. Den wir besprechen müssen, beziehungsweise den wir tippen müssen. Ja. Dann war Ross McDown. Das Finale, das große Finale von Hulk Hogan's Micro Championship Wrestling. Das habe ich nicht gesehen. Das ist sehr schade. Bei Raw und SmackDown kannst du nicht, du kannst nicht einfach so sagen, Raw und SmackDown. Aus Mexiko. Raw und SmackDown aus Mexiko mit einem Maske gegen Maske Match, Sin Cara gegen Sin Cara. Ja, das zählte für mich jetzt nicht gerade zu den großen Highlights der Woche. War für mich schon ein Highlight, fand ich auch ein gutes Match und für Mexiko ist das eine große Stipulation. Ja, also Highlight war das für mich nicht, also... Wenn ich da schon teilweise gemerkt habe, wie das Publikum reagiert hat, also ich meine, selbst in Mexiko war da ja teilweise nicht das riesigste Interesse. Also sagen wir mal so, Wrestling-technisch oder Wrestling- und MMA-technisch, wenn wir mal den Sonntag mit noch in diese Woche nehmen, was zwar nicht ganz richtig ist, dann hatten wir Bound for Glory, Raw, SmackDown und The Ultimate Fighter. Und da gehörte, wenn ich die Sendung zusammenzähle, da gehört für mich das Sin Cara gegen Sin Cara-Match doch zu den Höhepunkten. Also Ultimate Fighter habe ich nicht gesehen, ich habe natürlich Hulk Hogan geguckt. Highlight, ich fand... Ultimate Fighter war super. Ich habe... Ultimate Fighter war super, weil da gab es ein Match und in dem Match hat einer einen Tap-Out gemacht, aber der Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Dann ließ er das Match weiterlaufen und dann hat der den Tap-Out gemacht hat, in der nächsten Runde gewonnen. Nach Punkten. Also ich würde eher die Raw als mein Highlight ansehen. Nichts Spezielles, ich fand die ganze Raw... echt gut. Ich fand sie okay, aber nicht herausragend. Und einige Sachen fand ich ein bisschen komisch. Und es gab noch, das habe ich nicht gesehen als ganze Sendung, sondern da habe ich mir nur das Video auf WrestlingObserver.com angeguckt. Es gab noch den Titelwechsel bei TNA Impact. Ja, Impact habe ich auch nicht geguckt. Ich habe es natürlich gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Bei Wrestling Observer war so dieses, das war ja nur ein 1-Minuten-Match. Und dann das sozusagen die Promos nach dem Match, da war so ein 6-Minuten-Video, was auf Wrestling Observer gepostet war, das hatte ich mir angeguckt. Aber die ganze Sendung wollte ich mir jetzt auch nicht angucken. Ja, ein YouTube-Video also. Nee, die ganze Sendung... glaube ich, tatsächlich diesen offiziellen YouTube-Kanal von TNA und beim Wrestling Observer werden ja wirklich nur diese legalen Links dann auch verlinkt. Und über den habe ich mir das angeguckt. Ja, das möchte ich jetzt direkt einmal in Frage stellen, aber egal. Ich kann mir vorstellen, dass es recht schrecklich gewesen sein muss. Vor allem die ganze Impact, die soll wohl insgesamt wohl so 6 bis 8 Minuten Wrestling gehabt haben. Das kann nicht viel gewesen sein. Also die Impact muss wohl Murks gewesen sein. Ich habe die Brian und Vinny Show gehört. Und das Eröffnungssegment, wo es nur um Promos ging, Sting und ich weiß nicht wer alles und Dixie Carter, das soll wohl in Gesamtsumme 39 Minuten gekostet haben. Das heißt, es hat 39 Minuten gedauert, bis überhaupt mal das erste Match kam. Und das war alles ein Promo. Das waren nicht unterschiedliche Segmente. Das war halt, da stand jemand im Ring und dann kam der noch dazu und dann kam der noch dazu. Und das ging 39 Minuten. Ja, das ist so die Zeit, nachdem die WWE den ersten Semi-Main-Event dann bringt. Genau, und das erste Match war dann aber eine deutliche Entschädigung, offensichtlich, für Impact. Dann kam gleich ein dämliches Frauenmatch. Oh, ja, das ist ja super. Dann das Lowlight der WWE-Events-Veranstaltung kam dann direkt als Semi-Main-Event bei TNA. Ja, fantastischer Aufbau anscheinend einer Impact-Sendung nach einem großen Pay-Per-View. Und interessanterweise hat ja diese Impact-Sendung Den höchsten, Rekord-Rating gezogen, ne? Mit ja genau, 1,4, glaube ich. größtes Rating ever für TNA wohl. Das ist schon Lag, interessant. aber. Also fragt man sich schon, warum haben die Leute jetzt eingeschaltet? Wussten die alle, dass der Titelwechsel jetzt kommt? Oder Ja, haben das die kann ich dir alle wohl sagen, warum die Leute eingeschaltet haben, halt gucken im Pay-Per-View, weil wollten die sie da Leute noch mal wissen was wollten, sehen? wie es mit Robert Root weitergeht und warum der nicht Champion geworden ist. Das ist, finde ich, eigentlich relativ klar, und dass TNA da dann so einen Mist rausgezogen hat, ist natürlich nicht so tolle. Da kann man dann wieder einige Zuschauer verlieren mit sowas. Also dieses Schlusssegment mit dem Titelwechsel, mal davon abgesehen, dass das Match natürlich Murks war, weil das nur eine Minute ging, weil Kurt Angle ja nun so schwer verletzt war, der konnte ja nun wirklich nicht kämpfen. Aber dann die ganzen Feierlichkeiten hinterher, das fand ich schon hervorragend. Nee, ich habe es mir nicht Da angeguckt. Ich liegt, finde, dass das irgendwie als wichtig eingestuft wird. ich hatte nicht das Bedürfnis, und ich verstehe wirklich gar nicht, warum man das nicht einfach beim Pay-Per-View gemacht hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das soll ja offensichtlich wohl eine Entscheidung von Hulk Hogan gewesen sein. Noch an dem Nachmittag. Bis zu dem Nachmittag soll ja wohl noch ist festgestanden haben, dass Robert Root den Titel bekommt. Und dann soll wohl Hulk Hogan irgendwie Nachmittag gesagt haben, nee, ist der falsche. Ist Kurt noch Angle nicht so behält den weit. Titel. Naja, Robert Root Obwohl ist noch er nicht so schwer, weit. obwohl Kurt Angle schon schwer verletzt war und dann in dem Match sich auch noch weiter verletzt hat. Also Katastrophe. Ja, sehr dämliche Entscheidung, und dementsprechend hatte ich auch wirklich nicht das Bedürfnis, wieder noch Impact anzugucken. Zumal ich sowieso schon wusste, dass der Titel da wechselt, und da dachte ich dann, dann brauchst du den Scheiß auch nicht mehr angucken. Ja, das wollte ich auch Entschuldigung. nicht. So, Raw vom 15.10.2011 aus dem Sports Wollen wir nicht mit Palace. Bound for Glory anfangen, weil das ist dann Ja, das chronologisch am stimmt. Das ist Sonntag. theoretisch sogar ganz Aber ja, sinnvoll Montag. vielleicht. Ja, das kommt, wenn hier der Raw-Bericht ganz oben ist. Hier ist Bound for Glory. Gut, dass du mich da einmal dran erinnern hast. Es gab die Pre-Show, hast du die dann auch gesehen? Ich hatte dir die ja empfohlen. Habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, warum du mir die empfohlen hast. Weil die gut und So unterhaltsam waren. herausragend fand ich die nicht jetzt. Ja, die Also war war nicht das eine Match, herausragend. war okay, Die aber. war wie der ganze Pay-Per-View nicht herausragend, aber die war unterhaltsam, und es gab ein gutes Match. Punkt. TNA Bound for Glory vom 16. vom 16.10. Kann Wirklich? sein, ich weiß es nicht. Wirklich? Und warum ist Roland vom 15? Ja, das ist ja seltsam. Huch, ja, da hat sich wohl irgendjemand vertan, egal. Ja, auf jeden Fall Bound for Glory aus dem Liar-Cura Center in Philadelphia, Pennsylvania. Eine sehr gute Crowd. Ja, wobei man sagen muss, der, wie heißt er denn, Todd Grisham, der ja auch regelmäßig in den Fear for Daily Podcast auftaucht, der war auch da. Der ist 3 Stunden hingefahren und war live bei dem Event. Und der hat dann berichtet, das Gebäude war, also diese Halle, die war ungefähr so zur Hälfte gefüllt. Das hat man aber im Fernsehen nicht gesehen. Die haben das sehr gut gefilmt. Also er sagte, es gab so einige Ecken, da wo er saß zum Beispiel, da waren kaum Leute. Und dann gab es aber auch so Bereiche, da waren, saßen dann halt sehr viele Leute. Und die haben im Fernsehen halt nur diese mit den sehr vielen Leuten gezeigt. Ja, man hat Also ansatzweise mal. offensichtlich, da gab es offensichtlich einen großen Unterschied bezüglich der Zahl der Leute, zwischen Fernsehen und Live. Also Sah das sehr voll aus. man hat ansatzweise ein paar leere Plätze gesehen, zugegebenermaßen, aber es sah sehr voll aus. Und die Arena, die sah auch, oder die Halle, die sah auch so, wie sie gezeigt wurde, aus, so von der Größe her. Also es. Genau, die haben oben Man diese hatte das Seitenwände Gefühl, dann immer so abgedunkelt. ja, man hatte das Gefühl, die Halle ist Man so denkt, groß, wie die wir die jetzt auch gerade sehen. Elevation irgendwie in der unteren Etage auf, dabei gibt es da drüber noch 2, 3 Etagen. Ja, aber normalerweise sieht man das immer auch ziemlich stark, dass es dann halt so dunkel ist. Aber man hat nicht ansatzweise, also zumindest ich habe nicht ansatzweise gemerkt, dass die Arena wirklich noch größer ist. Also man hatte wirklich das Gefühl, okay, die Halle ist so groß, wie wir die jetzt sehen. Ja, haben sie gut gefilmt. Ja, also auf jeden Fall das Pre-Show-Match um den TNA World Tag Team Title, das wurde, ich glaube, am Tag davor, vor dem Pay-Per-View, wurde das noch auf die Pre-Show verlegt. Und Mexican America mit Hernandez und Anarquia konnten die Titel gegen Ink, Shenmue und Jesse Neal behalten, via Roll-Up von Hernandez gegen Neal, und dabei wurde die Hose festgehalten. So, Ja, das da war so eine Match. komische neue Frau da bei Ink, die hatte ich noch nicht gesehen. Es handelte sich hierbei um Christina von Erie. Kenne ich nicht. Nee, ich auch noch nicht. Die nannte sich, in der Storyline nennt die sich Toxin. Ist halt auch so mit so einem Punk-Irokesenschnitt da aufgetaucht. Ja, die heißt auch wirklich Christina von Erie, also das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Die wurde Hab da ich nicht an erwartet. dem Abend auch so genannt. Ja, im Kommentar hieß sie immer Toxin. Das kann sein, aber auf jeden Fall, es wurde Christina von Erin eingeblendet. Aber Cats hat immer Toxin gesagt. Das muss sein. So, 8 Minuten 2, der ganze Spaß. 8 Minuten 2 und ich fand ein sehr gelungenes Pre-Show-Match. Hat doch den Sinn getan, von wegen, dass die Leute das doch bitte ordern sollen. Ja, war okay, war jetzt nicht herausragend, war okay. Also ich weiß nicht, ob jetzt, wenn jemand das gesehen hat, der dann noch kurzfristig gesagt hat, auch jetzt bestelle ich, das war so super. Das glaube ich nicht. Nee, aber ich denke, ein 4-Sterne-Match als Pre-Show-Match, das ist doch irgendwie wiederum nicht angebracht. Dann ist das auch irgendwie schon so ein Show-Stealer vor dem eigentlichen Pay-Per-View, das passt auch wieder nicht. Also ich fand das so sehr gelungen, sowas gehört in eine Pre-Show rein. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir wieder Pre-Show-Matches macht. Dann lohnt es sich auch wieder ein bisschen mehr, die Pre-Show zu gucken. Seit jetzt dieser TNA-Geschichte weiß ich gar nicht, wann ich zuletzt eine Pre-Show gesehen habe. Ich gucke mir die meistens nicht an. Ich gucke die vor Ab dem und zu mal WWE-Pay-Per-Views ja bei immer. WrestleMania. Ja, WrestleMania natürlich, da ist ja immer Battle Royale oder ähnliches. Lumberjack oder sowas. Auf jeden Fall, ich gucke die ja immer vor dem WWE-Pay-Per-Views, aber es gibt halt leider keine Matches. Es gibt wohl exklusive Interviews und so weiter. Aber ein Match wäre natürlich auch nicht schlecht. So, Thomas, 8 Minuten 2, deine Wertung zu dem Pre-Show-Match. Ich würde dem 3 Sterne geben. Ich habe dem 3 ein Viertel gegeben. Hat mir gefallen. So. Dann haben hier JB und Soul Carval noch ein bisschen die Pay-Per-View-Card durchgesprochen und so weiter und so fort. Man hat an den Reaktionen alleine zu den Matches, die eingeblendet wurden, schon gemerkt, okay, das Publikum ist gut. Das wird heute ganz spaßig. Dann kam das Eröffnungsvideo, an das ich mich nicht mehr so sehr erinnern kann, ehrlich gesagt. So, und dann ging's los, ohne Feuerwerk. Erste Match. TNA X Division Championship Match. Ich habe übrigens das Pre-Show-Match natürlich auf unserem Tippspiel hier mitgewertet. Austin Haben wir, glaube ich, Aries. beide, das hatten wir beide getippt, oder? Hattest du was anderes getippt? Ich hatte Ink getippt. Oh, da habe ich ja einen Punkt jetzt Vorsprung. Ja, netterweise habe ich das natürlich mitgewertet. Natürlich. Ja, das haben wir ja auch getippt. Also was wir getippt haben und was stattgefunden hat, das muss auch gewertet werden. Ja. Austin Aries besiegt Brian Kendrick via Brainbuster. Das war ein interessantes Match, als der Brian Kendrick da schon so reinkam. Gefällt mir so sehr, sehr gut als Gimmick. Und das Match war auch schön. Es war nicht zu schnell, so als X-Division-mäßig, aber es war auch wieder sehr gelungen, muss ich sagen. Das war super, das war noch, also das war eines der besten Matches da. Ja, es war so ein Mix. Es war halt nicht zu schnell. Es war auch viel so mit Technik und sowas. War sehr gelungen. Brian Kendrick finde ich super. Austin Aries ist auch gut. Und interessanterweise wurde Austin Aries im Prinzip bejubelt, obwohl er der Heel war, und Brian Kendrick wurde dann halt nicht so bejubelt. Ja, aber auch nicht Da halt ausgeblieben. Also ja, man merkt halt, die Leute, die bei TNA sind, also die hat sich. er zum Beispiel diesen Elbow Drop, den er immer so mit so einem Schaukeln des Arms ankündigt, gemacht hat, da waren die auch alle am Jubeln, und dann hat Austin Aries auch so ein bisschen das im Publikum provoziert, dass sie das bejubeln. Und hat ab und zu auch mal so Psst gemacht, so nach dem Motto, ihr dürft mich eigentlich nicht bejubeln, ich bin ja der Böse. Fand ich ganz interessant. Ja, die Fans, die zu TNA gehen, die sind in der Regel auch wirklich Wrestling-Fans, die Ahnung haben. Zumindest oft. Nicht immer, aber oft. Zumal in Philadelphia ja auch einige Hardcore-Fans anwesend sein dürften. Gewesen sein dürften. Ja, also es wurden immer die bejubelt, die sozusagen in der Vergangenheit mal was geleistet haben, und auch so Leute wie Austin Aries, Ja, weil ich Leute, glaube, die die jetzt halt. wirklich ihn aus Ring of Honor kannten, oder ob die einfach, weil er technisch ein sehr, sehr guter Wrestler ist, weil das fällt auf, dass dann oder viel auf, dass dann in Philadelphia die ziemlich gute Wrestler sind, ziemlich gut bejubelt worden sind. Genau, das meinte ich damit. Sind Wrestling-Fans, die Ahnung haben, die bejubeln die Leute, die auch wirklich gut sind und kein John Cena. So, das Match ging Das sind natürlich auch gut, ne? 10 Minuten 27. 10 Minuten 27 für dieses Match. Thomas, deine Wertung? 3,75 Sterne. 3,5 Sterne von mir. Wieder ein gelungenes Match. Backstage. Karen Jarrell betrat einen Raum, in welchem ihre Kinder mit Tracy Brooks zu sehen waren. Nachdem ihre Kinder gegangen waren, forderte Karen die noch anwesende Tracy auf, sich von ihren Kindern fernzuhalten und zudem ihre Brüste zu bedecken. Karen präsentierte anschließend ein Referee-Shirt und kündigte an, als Special Guest Referee im Knockouts-Match zu fungieren. Tracy soll sich während des Matches jedoch Backstage aufhalten. Ich muss sagen, ich fand diese ganze Sache mit Karen Jarrett und so, die finde ich ja generell recht schrecklich, Tracy Brooks auch schrecklich. Und das Steven-Match oder das Knockouts-Match an diesem Abend, da kommen wir noch zu, das war ja ein riesengroßes Desaster. So, ein Halbvideo zum nächsten Match. Und das nächste Match ist auch schon. Und da dachte ich dann auch, als ich auf die Uhr geguckt habe, hoch, halbe Stunde gerade vorbei. Beziehungsweise ich habe ja die Pre-Show geguckt, da war es ja doch schon etwas länger. Und jetzt schon Full Metal Mayhem. Ja, man hat gewerkt, dementsprechend, es sind viele solche Matches auf der Karte. Also irgendwas muss halt früh kommen. Rob Van Dam besiegte Jerry Lynn via Van Terminator. Es gab sehr, sehr schöne Moves. Man hat sich hier bei diesem Match vor allem auf Leitern spezialisiert. Es gab zum Beispiel sehr schöne Moves, wo beide auf die Leitern, wo eine Leiter so gegen die Seile gelehnt wurde und Rob Van Dam dann zum Beispiel Moonsault gezeigt hat und solche Dinge. Es gab sehr schöne Sachen mit der Leiter. Zum Anfang des Matches gingen einige Sachen daneben, das hat sich dann aber später gelegt. Und ich fand das wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Ja, das war ziemlich gut, aber ich möchte nicht in der Haut von speziell Jerry Lynn stecken. Also da waren noch so ein paar Moves, da denke ich mal, da wird er am nächsten Tag und in der nächsten Woche ganz schön eine Schmerzen gehabt haben. Ja, es gab diesen einen Move, wo die diese Art Powerbomb, Roll-Up-Powerbomb nach draußen zeigen wollen und die eigentlich auf die Leiter gehen sollte, allerdings die Leiter noch umgestoßen wurde und ich meine eigentlich, dass Rob Van Dam das dann so abbekommen hat, der ist dann auf jeden Fall mit dem Kopf ziemlich stark auf Beton beziehungsweise schon fast gegen die Absperrung geprallt. Das sah schon recht hart aus. Ja, sah ziemlich übel aus, also ein paar Zentimeter weiter, dann hätte er, glaube ich, ganz große Schwierigkeiten bekommen. Ja. Rob Van Dam gewonnen, da hatte ich drauf getippt, du hattest auf Jerry Lynn getippt, da habe ich dann also den Ausgleich bekommen. Und nach dem Match... Haben wir dann bei dem Match davor getippt? Bei dem Match davor haben wir beide auf Austin Aries, oder? Genau. Dann steht es jetzt 3-3. So, Rob Van Dam, Jerry Lynn haben sich dann noch beide... die Hände geschüttelt nach dem Match. 13 Minuten 12, eine sehr, sehr gute Länge für so ein Match, finde ich. Es haben sich einige Leute beschwert, von wegen beim Pay-Per-View waren die Matches zu kurz. Das würde ich sagen, der Main-Event. Ansonsten fand ich das alles von der Länge eigentlich recht gelungen. Länge habe ich gar nicht so drauf geachtet. Im Main-Event ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, das ist ja komisch. Da kommt jetzt das Match, wo alle drauf warten. Das wird wahrscheinlich ein super Match. Und dann haben die nur noch eine Viertelstunde Zeit. Ja, genau. Ich hatte auch schon auf die Uhr geschielt. Normalerweise sind solche Pay-Per-Views ja immer schon ein bisschen vor diesen 3 Stunden vorbei. Und zu einer Zeit, wo WWE-Pay-Per-Views eigentlich schon beim Finale, beim Main-Event vorbei sind und die jubelnden Leute dann zu sehen sind, hat Jena gerade mit dem Main-Event angefangen. Ja. So, deine Wertung zu dem zweiten Match? Ich würde dem 3-1-Viertel geben. Ich habe dem 3-3-Viertel gegeben. Mir hat das Austin Aries hat mir besser gefallen. Nee, mir nicht. Deutlich. Nee. Drittes Match war ein 3-Way-Match zwischen Crimson, Matt Morgan, Samoa Joe. Da haben wir beide auf Crimson getippt und haben auch beide richtig getippt. Crimson besiegte Matt Morgan sowie Samoa Joe, nachdem Joe in den Spear von Crimson lief. Das hat den Leuten nicht gefallen. Also da wurde ganz, ganz ordentlich gejubelt. Geboot, Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich fand das auch wieder recht... Ja, nee, also Crimson wurde ziemlich ausgebuht. Also nach der Entscheidung, nachdem er gewonnen hat. Die waren alle mehr auf der Seite von Samoa Joe. Ach so, ja, das ist okay. Aber das Match an sich hat den Leuten gefallen. Also es war... Ja, das Ende hat ihnen nicht gefallen. Wieder durchaus gelungenes Match. Man hätte das vielleicht auch als guten Impact-Main-Event bringen können. Aber es hat mich gut unterhalten. Dementsprechend fand ich das jetzt auch nicht so deplatziert. 7 Minuten 13, also schon etwas kürzer. Fiel mir jetzt aber auch nicht so... stark auf. Thomas, deine Meinung? Ja, für so ein Match ist das von der Länge her okay. Das ist ja jetzt kein Hauptmatch. Und das Ende war zu erwarten. Samoa Joe verliert ja zurzeit laufend. Ja. Der hat auch in diesem Fall den Pin einstecken müssen. Und Crimson war klar, dass er in so einem Match nicht seine undefeated Streak da verliert. Von daher war es natürlich ein bisschen langweilig, weil man schon ziemlich genau wusste, wie es ausgeht. Also ich würde ihm auch 3 Sterne geben. Ich habe dem 3,25 Sterne gegeben. So, Backstage bei Jeremy Borash hat Bully Ray eine fantastische Heel-Promo abgegeben und abwertend über Philadelphia und Mr. Anderson geredet. Fantastisch, um da nochmal irgendwie zu probieren, ausgebuht zu werden in Philadelphia, war fantastisch. Sehr, sehr gutes Spiel. Ja, Bully Ray ist sowieso gut. Also ja. So, dann kommt das Fast Gone Anywhere Match schon. Mr. Anderson, Bully Ray. Das war auch sehr nett, als Mr. Anderson da am Anfang seinen Mikro-Eingang-Entrance-Zeus da zeigen wollte am Entrance-Set, wo der hinterrücks direkt vom Bully Ray attackiert. Das war wieder ein gelungenes Match. Man hat das auch wieder geschafft, irgendwie nicht zu viel zu sein, weil es kamen ja noch weitere Matches in die Richtung. Man hat sich halt einmal so kurz durchs Publikum und so weiter. Man hat es aber auch nicht übertrieben und am Ende gab's am Ende gab's einen Move, der leicht daneben gegangen ist erst, und zwar wurde draußen. Ist gut, der ist vollkommen daneben gegangen. Ja, es wurde ein Tisch draußen. Dass man das überhaupt, dass man das so hinkriegt, den so daneben zu setzen. Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt daneben gesetzt ist, war sehr knapp gesprungen. Der war daneben gesetzt. Ja, vielleicht auch einfach, ja, das ist, solche Sachen werden eigentlich immer recht knapp daneben. Man ist, es ist halt nur mal so Glückssache, dass der Tisch durchbricht. Wenn du beim Fußball daneben schießt, ist auch kein Tor. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Also vielleicht solltest du mal beschreiben, was geplant war. Ja, das hatte ich eigentlich vor. Auf jeden Fall, draußen war ein Tisch aufgebaut, außerhalb des Rings, wo Bully Ray draufgelegt wurde und Mr. Anderson wollte da so einen Senden, so eine Art Spawn-Bomb durchzeigen, ist allerdings ein Tickchen zu weit gesprungen, hat mit dem Rücken wohl noch ansatzweise Bully Ray berührt, ist dann allerdings direkt so einmal drüber geschlittert und der Tisch ist dementsprechend nicht durchbrochen. Bully Ray und der Tisch eingebrochen? Nein. Nicht eingebrochen. Daneben. Ja, also es ist daneben. Solche Moves. Aber was man zumindest sagen muss, was viele ja machen, wenn so ein Move daneben geht, ist, dass sie denselben Move einfach nochmal wiederholen. Und das ist ziemlich dämlich. Weil also Mr. Anderson hat gut reagiert darauf. Der Move ist zwar vollkommen daneben gegangen, aber beide haben ziemlich gut reagiert und haben dann ein ziemlich gutes Ende noch gefunden. Ja, also ich wollte erst noch sagen, solche Moves werden generell immer recht knapp gesprungen. Er ist dran gekommen. Der Tisch ist nicht besonders klein. Das war schon eine gewisse Kunst, dass man dann da zu weit springt. Es war Unglück. Also wie gesagt, solche Dinge werden immer recht knapp gesprungen und man verlässt sich einfach eigentlich drauf, weil der Tisch, der zerbricht ja auch eigentlich immer sehr leicht. Naja, ist auch egal. Fand ich jetzt nicht wirklich schlimm, zumal sehr gut drauf reagiert wurde. Es gab dann noch den Mic-Check durch den Tisch. Genau, der war wohl nicht geplant, aber der war sehr, sehr gut. Das war eine gute Reaktion auf diese missliche Lage. Genau. So, das vierte Match, das hat 14 Minuten 33, das ist bisher längste Match und das längste Match am ganzen Abend. Ja. Ja. Lass mich mal überlegen, auf wen hattest du denn getippt? Hattest du auf Anderson getippt? Einen Moment, das werde ich einmal nachgucken. Hattest du auch auf Bully Ray getippt? Wir hatten beide auf Bully Ray getippt. Ah, okay. Ja, das ist das Einzige, das finde ich schade. Also ich hätte lieber gesehen, dass Bully Ray gewinnt, weil ich im Moment glaube, Bully Ray ist so gut im Moment. Der hat ja auch gut an Gewicht verloren und ist jetzt auch einigermaßen beweglich wieder. Ich glaube, der ist ein guter Kandidat als Heel gegen dann die Champions zu kämpfen, wenn Bobby Roode oder James Storm, je nachdem wer von beiden Champion bleibt, mit ihrem Programm durch sind, wäre er ein guter Gegner. Ja. Naja, letztlich ist er dadurch jetzt auch nicht zerstört, also Bully Ray bleibt Bully Ray. Ja. Ich habe dem übrigens 3/4 Sterne gegeben. Ich habe dem Match 3,5 Sterne gegeben. Und ich war stark am Überlegen. Naja, das sage ich nachher was dann. Backstage. Eric Bischoff bedankte sich für all die Tätigkeiten der letzten Monate beim Referee Jackson James. Das ist der Sohn von Eric Bischoff. Bischoff meinte, dass Hogan heute unbedingt gewinnen muss, damit sie das Ding aus dem Weg räumen können. Jackson signalisierte Unterstützung. Beide reichten sich die Hand und umarmten sich. Also der Sohn von Eric Bischoff wird heute bei Hogan gegen Sting der Referee sein. Ja, und man hat Schlimmes befürchtet. Jackson und Mike Kenney waren vollkommen überrascht, dass dieser Ringrichter der Sohn von Eric Bischoff ist. Dermaßen. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Das ist ein bisschen albern alles. Ja, man hat Schlimmes befürchtet. Schlimmes kam dann auf jeden Fall jetzt erstmal als Nächstes. Wirklich ganz, ganz schlimm. TNA Knockouts Championship. An dieser Stelle fand ich erstmal albern, dass jetzt beim Pay-Per-View, 2 Jahre nachdem der da schon als Ringrichter aktiv ist, dass jetzt dann irgendwie gesagt wird, und das ist übrigens Eric Bischoffs Sohn. Da fand ich ein bisschen seltsam. Ja, oh Gott. Fand ich jetzt nicht so seltsam, aber weiß nicht, Ich fand es schon. muss das immer sein, so viel drumherum, immer, naja. Irgendwie musste man das Match hier retten. Oder es zumindest versuchen. So, TNA Knockout Championship Foul Match. Special Guest Referee Karen Engel, die das Ganze zerstört hat. Velvet Sky konnte Winter, Madison Rayne und Mickie James via Facebuster von Sky gegen Rayne besiegen. Davor gab es elendig lange Szenen. Und Karen Engel hat nur für Madison Rayne gezieltes Cover erst. Und ja, dementsprechend war es irgendwie so sinnlos. Alle haben irgendwie, es gab Das diese war Szenen, sinnlos und das war ja, falsch. mit Velvet Sky und Mickie James und so, es gab diese Szenen und irgendwie haben die gegenseitig sich halt versucht fertig zu machen und lässt sich dann im Hinterkopf zu wissen, okay, ist egal, wird sowieso nicht gezählt und dann gab es diese ellenlangen Szenen, wo irgendwie nichts passiert ist und Karen Engel war vollkommen überfordert. ja, genau. Wusste er nicht. Und dann gab es auch irgendwie noch so großes Chaos. Wie ist das Ende nochmal direkt passiert? Wir hatten da gezählt. Am Ende gab es irgendwie, wie war das? Also Karen Engel ist irgendwie versehentlich nieder oder absichtlich niedergeschlagen worden, glaube ich. Ja. Und dann Ja, es gab, glaube ich, ist irgendwie dieses Spray oder so, was sie von gekommen. irgendjemandem ins Gesicht bekommen hat. Genau, die, ja, jetzt weiß ich wieder, diese Winter, die hat ja mal dieses Blutemulat, was sie dann jemandem ins Gesicht spuckt. Und dann wollte sie jemandem ins Gesicht spucken, ich glaube Velvet Sky, die hat sich dann weggeduckt, dann hat Karen Engel das voll ins Gesicht bekommen, dann gab es keine Ringrichterin mehr, dann kam Tracy Brooks reingerannt, dann hat Velvet Sky, ich glaube Winter gecovert und damit war Velvet Sky dann Champion und ich habe meinen Tipp jetzt, ich liege jetzt im Tipp einen Punkt vorne. Das ist ja nicht das Entscheidende. Dem Match selber habe ich minus 2 Sterne gegeben. Ja, du hast den Punkt wieder bei den Dieben geholt. 8 Minuten 40, auch noch elendig lange das Match. Und ich habe dem ein Viertelstern gegeben. Ich habe den minus 2 Sterne gegeben. Das ist auch durchaus berechtigt, ja. So, Velvet Sky hier in den Knockout Championess. Und bei Impact ist dann ja Gail Kim wiedergekommen. Achso, das wusste ich nicht. Ja, das ist natürlich schön. Das wusste selbst ich. Und während Impact waren da wohl sowohl Gail Kim als auch, ich weiß nicht, ich glaube Robert Root oder irgendwas ähnliches, Trending Topics bei Twitter. Das finden die, da wird ja immer groß geworben, wenn beim Wrestling irgendwas Trending Topic ist. Weißt du denn, ach so, übrigens finde ich das, ganz kurz, bevor ich das vergesse, ich finde das interessant, in der Welt gibt es ja häufig dann auch in diesen Artikel mit den Suchbegriffen in Google, die häufigsten Suchbegriffe. Das ist auch erschreckend, das sind dann auch immer vollkommen irgendwie asoziale Fernsehsendungen, wo irgendjemand nach diesen Fernsehsendungen als Begriff in Könntest du mal ein Beispiel sagen? Ja, weiß ich nicht. Als jetzt, als ich da in Emmen war, dann an den einen Tag war alles aus Bauer sucht Frau irgendwie Suchbegriffe. Okay. Ich finde das nochmal sehr interessant, wenn ich so höre, was für Hashtags nennt sich das ja. Oder was für Trending Topics bei Twitter zu finden sind aus dem Wrestling, was für komische Sachen. Da denke ich immer, ich glaube, es sind wirklich nur noch die Wrestling-Fans, die bei Twitter sind. Ist ja eh nicht mehr so erfolgreich, die Seite, und die WWE versucht sich da jetzt noch stärker drin zu positionieren, indem die jetzt bei jedem, egal ob Kommentator oder Wrestler, immer einblenden, wie der auf Twitter heißt. Naja, man kann es auch übertreiben. Das sehe ich auch so. Ich muss da nicht unbedingt haben, aber gut. Ich wollte noch kurz fragen, in welchem Zusammenhang, weißt du das, in welchem Zusammenhang Gail Kim rausgekommen ist? Hat sie Velvet Sky angegriffen oder wie ist das gelaufen? Ich meine da noch Erinnerungen zu haben, wie Gail Kim und Velvet Sky gegenüberstanden. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Weil Velvet Sky ist ja im Moment Face und das kann ja dann, Gail Kim würde ich jetzt auch vermuten, dass sie sie als Face zurückbringt. Aber dann zwei Faces gegeneinander ist ja auch komisch. Wir werden das gleich mal auch rausfinden. Wir werden nach der Sendung mal schnell in den TNA Impact Bericht reingucken. Ausnahmsweise mal. Aber für Gail Kim ist TNA sicherlich sag mal, besser als WWE. Da hat sie zumindest die Chance, gegen Mickie James oder so mal ein Programm zu machen und da kann er zumindest das ein oder andere anständige Match zeigen. Ja, also solange Karen Engel nicht dabei ist, sind ja auch einige Leute bei TNA, die durchaus etwas können. Winter, Mickie James, Madison Rayne, Velvet Sky, weiß ich gar nicht, ob die so schlimm sind. Wahrscheinlich ja. Die heißt, glaube ich, weil ich Karen geheiratet, ne? Das mag sein, aber sie heißt ja jetzt Karen Engel, oder nicht? Weißt du, ich dachte, sie hieß Karen Jarrett. Also hier steht überall Karen Engel, aber es ist wahrscheinlich, naja, ja, hier hat sich irgendjemand vertippt. Karen Jarrett, das ist natürlich richtig. Dann entschuldige ich mich für die letzten 5 Mal, dass ich Karen Engel gesagt habe. So, im Interview bei Jeremy Borash hypte Kazarian seinen Freund Bobby Roode. Danach sprach er auch noch über das anstehende Match zwischen Styles und Daniels, das dann auch kam. I quit Match. Und Kazarian hatte selber kein Match vom Pay-Per-View. Nee. Nur ein Promo. So, weiß ich nicht, ob er damit dann auch das Geld kriegt für den Einsatz für den Pay-Per-View. Vielleicht durfte er deshalb das sagen. Höchstens ein bisschen. Geld kriegt. Ja, das I Quit Match, das hat mich doch etwas enttäuscht. Ja, mich auch, aber das hatte ich auch schon im Vorfeld gesagt, dass diese Stipulation für die beiden eigentlich nicht die richtige Stipulation ist. Ja, das ist schon richtig, aber es wurde halt noch ganz anders umgesetzt. Also ich meine, wir hatten das ja auch schon geschildert, wie man das hätte machen können, aber die haben das ja nicht ansatzweise. Also ich meine, falsche Stipulation im Zusammenhang von wegen Sinn machen, heißt aber nicht, dass diese Stipulation bei denen nicht ein gutes Match gebracht hätte können, was aber dann nicht der Fall war. AJ Styles besiegt Christopher Daniels via Aufgabe, nachdem Styles einen Schraubenzieher gegen Daniels einsetzen wollte. Und dann gab er halt unverzüglich auf und das war so ein Match, da gab es so ganz... mal zu einer Zeit, ich glaube, zwischen John Cena und JBL gab. Genau, da gab es das Stahlrohr. Das war Daniels dann ganz feige gesagt, bevor AJ Styles überhaupt richtig in seiner Nähe ist. Ich glaube, tu mir nichts, ich gebe auf. Ja, das Problem war nur, es gab elendig lange, langweilige Phasen in diesem Match. Es war jetzt auch nicht der Unteil an diesem Match, es gab durchaus auch Unterhaltung. So Dinge zum Beispiel, da saß dann... Christopher Daniels auf dem Stuhl, AJ Styles hat runter und er hat einen Promo gehalten, mitten in dem Match. Und dann auch noch so ein furchtbares Promo. Ja, das fand ich jetzt nicht unbedingt, aber... Also ich fand das schon furchtbar. Also es gibt bestimmte Grenzen, die würde ich nicht überschreiten. Und dann hat er ja... Ach ja, stimmt. Jetzt kommen. Für die Leute, die es nicht gesehen hat, hat er so einen Promo gehalten, wo er quasi in die Kamera gesprochen hat, aber die Frau von AJ Styles, den er ja kennt, ist ja ein guter Freund von ihm, dementsprechend kennt er auch die Frau und hat gesagt, schickt die Kinder aus dem Zimmer, damit sie nicht angucken müssen, wie ich ihren Vater kaltblütig jetzt umbringe. Das fand ich ein bisschen heftig. Jetzt kam es mir auch gerade wieder in Gedanken, in Erinnerung. Fand ich gut, das Promo. Fand ich nicht. Fand ich gut. Man sollte vielleicht etwas aufpassen bei Impact, auch bei den TNA Pay-Per-Views, was mir immer auch ganz nett auffällt, sind viele Kinder. Vielleicht sollte man das mal leicht unterdrücken und dann kann man sowas gerne bringen, denn ich finde das eigentlich ganz gut. Ende war... Ich kann das dann auch nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann dann auch nicht ernst nehmen, dass die zwei wirklich eine Feder haben, weil das würde auch jemand bei so einem Match nicht ernsthaft sagen oder denken. Von daher, ich finde das blöd. Was das jetzt direkt mit dem Promo zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Das Ende, das war... Ja, wenn solche Promos kommen, dann kann man das nicht mehr ernst nehmen, weil das so eindeutig vollkommen überzogen und vollkommen unrealistisch ist, dass man dann sagt, naja gut, ist halt nur so ein bisschen inszeniertes Gekämpfe. Ja, ich meine, das weiß ich sowieso. Ich fand das jetzt nicht überzogen. Ehrlich gesagt. Ich fand das sehr, sehr... Fäden, also wenn man beispielsweise die Fäde zwischen Triple H und dem Undertaker nimmt, da weiß man zwar, dass das abgekupfert ist, aber da ist das so gut und so realistisch gemacht, dass man während des Matches das kurzzeitig dann mal vergisst und wirklich interessiert ist, wer von den beiden ist denn wirklich der Bessere. Und das ja, ich finde, so, wenn so ein Promo gehalten wird, finde ich das durchaus ernst und das finde ich jetzt nicht irgendwie wertverlierend für das Match. Aber gut. Also auf jeden Fall das Ende mit dem Schraubenzieher, das war vielleicht durchaus logisch für so ein Match. Durchaus authentisch, allerdings natürlich nicht das, was die Fans sich erwartet haben und erhofft hatten. Nach dem Match flüchtete Daniels aus der Halle. Noch bevor AJ Styles die Halle verlassen konnte, wurde er hinterrücks vom zurückkehrenden Daniels attackiert. Daniels füllte die Angels Wings aus und schrie seinen Gegner an. Er stellte klar, niemals von Styles besiegt worden zu sein und fragte, wer jetzt der Gewinner sei. Ja, da geht die Fehde wenigstens weiter. Das ist ja, da haben wir ja zumindest die Hoffnung, dass wir noch weiter gute Matches haben. Ja, auch noch das. I Quit Match und dann geht die Fehde weiter. Das ist auch eine Sache, die sollte man nicht machen. Aber, naja, vielleicht nach so einem Ende fast sogar schon. Man sollte so ein Ende nicht machen. Das ist wahrscheinlich die richtige Formulierung. 13 Minuten 49 und ich gebe dem Match 2/3 Sterne. Es klang jetzt gerade alles etwas schlimmer, als es letztlich doch war. Also das Match war durchaus auch unterhaltsam, zeitweise. Es war jetzt nicht schlecht, aber man hätte halt von den beiden was viel Besseres erwartet. Ich gebe dem 3 Sterne, aber ich weiß nicht mehr, was wir getippt haben. Wir haben beide auf AJ Styles getippt. Okay, dann bleibt es kommen. Dann habe ich jetzt 4-3 oder 5-4, ich weiß nicht mehr genau. Das Ich liege auf jeden Fall einen Punkt im Moment noch in Führung. Das Knockouts-Match davor war übrigens der Ansporn, der Ansatz da, wo der Pay-Per-View mich nicht mehr so ganz überzeugt hat. Vorher alles sehr unterhaltsam, die ersten 4 Matches und die nächsten 4 Matches. Naja, so. Die Kommentatoren unterhielten sich, bis plötzlich Jeff Jarrett herauskam und sich auf dem Weg zum Ring machte. Jeff Jarrett meinte, dass niemand innerhalb der Company etwas mit Hardy zu tun haben möchte. So teilten Karen und ihm gegenüber 9 von 10 Fans mit, kein Interesse zu haben, Hardy zu sehen. Ich fand am lustigsten diese 4 oder 5 Leute mit dem T-Shirt im Publikum. Hast du die gesehen? Ja, Jeff Hardy gets us high. Ja, das fand ich lustig. Genau. Das war sehr, ja, sehr, sehr ironisch und witzig zu verstehen vielleicht auch. Jeff Hardy kam heraus und wollte Jarrett etwas mitteilen. Plötzlich schlug er aber auf Jarrett ein und lieferte sich ein Brawl, bis die Security versuchte, beide voneinander zu trennen, was allerdings nicht auf Anhieb klappte. Letztendlich blieb Hardy im Ring zurück und posierte vor den Fans. Am besten an dem Ganzen war ja die Chance, die es gab. Es gab nämlich laute D-Lo-Chance, als D-Lo Brown zu den Security-Leuten damit rauskam. Der hat sich auch verändert, der liebe Mann. Der ist etwas dick geworden. Der dicke Dilo. Genau, kann man auch sagen. Das ist dann eine Alliteration. Ja, ich weiß, das hattest du schon mal erwähnt und das weiß ich sogar selber. Deutsch ist ja durchaus ein Fach, was ich auch kann. So, unter anderem. Ja, ich würde mal sagen, Denglisch kannst du. Auch. Sonst würdest du So, ja auch. mir fällt übrigens gerade mal was Und ein. nicht die Kraut war sehr gut. Weil mit Was? Krautsalat hat das ja noch nichts zu tun. Ja. Gut. So, mir ist gerade mal was eingefallen. Ich möchte nochmal hier gerade gucken, was ich immer auch sehr unterhaltsam finde. Und zwar wurde am 18. Oktober, das war irgendwann letzte Woche, Anfang letzte Woche oder Sonntag oder so, wurde auf ringsideradio.de bzw. im Forum von Christian Bruns persönlich in einem Vorschau Thread angekündigt, dass die nächste Ringside-Ausgabe zur Mitte der Woche, Mittwoch oder Donnerstag erscheint und dass niemand hier abgezogen wird und dass alle, die einen Premium-Account gekauft haben, das dann auch bekommen, weil die ja vorher nicht so viel gehört haben und so weiter. Ich habe da gestern Abend schon geguckt. Ich gehe auch jetzt nochmal ganz aktuell auf ringsideradio.de. Es ist aktuell Sonntag, 15:41 Uhr. Mittwoch, Donnerstag ist seit einigen Tagen vorüber und ich finde keine neue Ausgabe. Ja, das ist ja ein Ding. Aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich überraschend, wenn man so die Geschichte von Ringside sich anguckt. Ich finde Ich meine, das es sogar fast noch überraschend, weil wenn Christian Bruns hat schon selber in einem einzelnen Thread und dann den auch noch direkt sperrt ankündigt, dann wäre ich davon ausgegangen, dass zumindest mal wieder eine Ausgabe kommt und dann wieder 5 Jahre nichts, aber ja. ist schon ein bisschen peinlich, ne? Ja, das ist sehr peinlich. Also ich weiß auch nicht, was da wirklich los ist. Das ist aber gut, ist das natürlich nicht. Nee, ja, das wirst du ja auch Ich gerne, was da. vermute auch, ich meine, der Christian Bruns ist ja so ein bisschen auch als Nachfolger von Wolfgang Stach, glaube ich, auch für die Power Wrestling selber vorgesehen. Ich vermute auch, dass er im Moment sich viele Gedanken macht, so um seine Zukunft, weil mit den Wrestling-Zeitungen geht es ja doch schwer bergab. Die Webseite von Power Wrestling ist, ich weiß jetzt, ich war jetzt länger nicht drauf, aber war auch nie so die sag ich mal, herausragende Seite, wo man, also von den deutschen Seiten, wo man draufgegangen ist, um Die News zu gucken. wird nicht entsprechend aktuell gehalten, wie das viele Sachen vom Verlag so haben. Nee, die wird nicht aktuell gehalten. Es gab mal eine sehr nette Kolumne da, eine Zeit lang, die wurde dann allerdings auch wieder nicht so ganz aktuell gehalten, wo immer so die Woche ein bisschen, so Rückschau auf die Woche, was es so gab an besten Sachen. Das fand ich sehr unterhaltsam immer. Ich glaube, die gibt es aber auch schon seit Jahrtausende nicht mehr. Nee. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass sie dann die Zeitung wird immer weniger verkauft, weil das grundsätzlich bei allen Zeitungen so ist. Die Webseite, damit werden sie dann nicht allzu viel Geld verdienen, weder über über die Werbung. Und ja gut, ist ja eh keine bezahlte Seite. Das Ringside scheint ja wohl auch nicht so gut zu laufen. Also der, ich denke mal, er wird sich Gedanken machen, was er denn so zukünftig beruflich macht, ob er da in diesem Wrestling-Bereich so bleibt oder ob er sich tatsächlich auch anderweitig orientiert. Ja. Vielleicht hat er deshalb keine Zeit. Vielleicht versucht er im Moment irgendwie journalistisch irgendwie einen anderen Job oder so zu bekommen. Ich weiß es nicht. Möglich ist das, man sollte sich aber dann natürlich trotzdem nicht irgendwas ankündigen, was dann doch wieder nicht geschieht. Also ich wüsste sehr gerne, was da so Backstage vor sich geht, was die dazu reitet, wenn immer... Wenn halt noch neue Abos abschießen. Ja, das, natürlich, das kann man immer noch. Also das ist direkt auf der Startseite dick drauf. Man kann ja jetzt sogar anrufen und Fragen stellen, die dann irgendwann mal beantwortet werden sollen. Das kostet natürlich auch alles Geld. Ich habe noch gerade noch mal geguckt, wie diese Kolumne, die ich meinte, hieß. Weekly Pinfall. Die gab's, da gab's 4 Ausgaben von. Dritte Woche, vierte Woche, fünfte Woche 2011. Fand ich sehr gut zu der Zeit, hat mir sehr gefallen. Und dann gab's noch mal eine von der 21. Woche und das ist auch die bisher letzte. Und wer hat die geschrieben? Warte, ich werde das gerade mal nachgucken. Die Power Wrestling Seite hat übrigens auch sehr viel Werbung. Die hat geschrieben. Ros Jalapeno. Kenn ich nicht. Okay, ein sehr unbekannter Mensch, der dieses sehr wichtige... Das ist jedenfalls keiner von den Journalisten, die man so aus der früheren Zeit der Power Wrestling jetzt sofort als Namen erkennt. Oh, hier habe ich noch eins geschrieben von Mr. Gaga. Sehr interessant, wurde die von verschiedenen Leuten geschrieben. Klingt ja so. Hier ist noch ein von Notista, sehr interessant, von verschiedenen Leuten. Naja, was soll's. Gibt's auf jeden Fall auch nicht mehr. Schade, schade. Ja, mich würde sehr interessieren, was die Leute dazu antreibt, da andauernd irgendwelche Sachen anzukündigen, die da nicht kommen. Zum Beispiel auch diesen neuen Fragen- und Antworten-Thread. Der wird ja nie im Leben, wird ja irgendwann mal beantwortet, nicht ansatzweise. Der Holzer meldet sich ja auch nicht. Der Holzer, der muss ja auch irgendwas noch machen. Gut, der arbeitet ja sowieso aus Wien raus. Ich glaube, das ist für ihn tatsächlich nur ein Nebenjob, ne? Ich weiß nicht, was er sonst macht. Das weiß ich auch nicht. Na, der übersetzt aber auch viel, ne? Der übersetzt WWE-Magazin. Ja, WWE-Magazin hat er übersetzt, Power. Ja, okay, weiß ich nicht. Es gibt noch dieses WWE-Kids-Magazin. WWE-Magazin gibt's nicht mehr. Nee, WWE-Kids-Magazin gibt's das noch? Oder wurde das auch schon vor Jahren abgesetzt? Wer weiß? Weiß ich nicht. Also am Bahnhof habe ich das da die Ewigkeit nicht gesehen. Ich habe jetzt übrigens dafür, dass das... Auch nicht drauf jetzt. Nee, ich hab's auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe vielleicht mal eine Ausgabe gesehen. Ich habe jetzt übrigens dafür, dass das WWE-Magazin abgesetzt wurde, eine Ausgabe der Power Wrestling zugeschickt bekommen. Ach so, du hast das WWE-Magazin immer noch abonniert. Ja, wahrhaftig. Und hast du da dann auch ein Schreiben mit der Power Wrestling bekommen, dass das Magazin jetzt eingestellt wird und dein Abo damit endet? Oder wie läuft das? Ja, also ganz so einfach lief das nicht. Ich habe natürlich ein Schreiben bekommen mit einer Power Wrestling erstmal dabei, der aktuellen. Da ist The Rock drauf, die werde ich auch noch ein bisschen durchschmökern. Ja, es gab jetzt die Option, man hätte auf die Power Wrestling umschalten können für die restlichen Ausgaben, die man noch drinne hat. Man hätte sich für, je nachdem wie viele Ausgaben man noch hat, entsprechende Wrestling-DVDs schicken lassen können oder man kann das Geld einfach bekommen. Und wofür hast du dich entschieden? Geld. Also, okay. Abo ist eh bald vorbei, dementsprechend. Ja, macht Sinn. Lohnt sich das nicht mehr so. Man hätte jetzt zur Not auch noch auf die Wände nur noch 3-4 Ausgaben sind, auf die Power Wrestling gehen können. Nee, es ist, glaube ich, versucht, das gleich einfach weiter zu verlängern und dass du dann hättest pünktlich wieder kündigen müssen, damit sie nicht einfach das automatisch um ein Jahr verlängern. Es handelt sich dabei, glaube ich, höchstens noch um 2 Ausgaben, wenn nicht nur eine, also dementsprechend hat das wirklich nicht viel Sinn. Ich würde mir ja wünschen, weil wir nochmal zu Power Wrestling kommen. Ich kaufe die ja auch nicht mehr aktuell, aber ich würde mir wünschen, dass die jetzt ein bisschen von diesem, versuchen ein bisschen runterzukommen, davon zu berichten, weil das hat ja keinen Sinn. Für die richtigen Wrestling-Fans, das ist ja, da sind jetzt Wochenshows Berichte drin, die war vor vielleicht einem Monat oder so aktuell. Ich würde mir wünschen, die setzen mehr so auf Berichte, mehr so auf Hintergründe, ja Hintergründe, vielleicht mehr so auf Reportage und sowas. Ja, das Problem ist, das 0815-Publikum. Ja, die kaufen die und so, ja. Dass wir diese Hintergrundberichte nicht lesen wollen, die werden das gar nicht verstehen. Die wollen vielleicht wirklich nur, weil die gucken noch nicht regelmäßig Wrestling, die wollen vielleicht wirklich nur den Zwischenstand von den Wochenshows haben. Und diejenigen, die sich für die Hintergründe interessieren, Die lesen dann tatsächlich eher einen der amerikanischen Newsletter, also PW Torch oder Wrestling Observer oder Figure 4 Weekly. Weil da, die sind eh näher dran. Die haben ja die ganzen Kontakte direkt zu den Wrestlern und die kriegen dadurch ja auch mehr Hintergrundinformationen als jetzt eine Power Wrestling, die halt irgendwie weit entfernt in Deutschland die Leute sitzen hat. Das ist richtig. Es wäre sehr schön, wenn es von diesen ganzen Newslettern auch eine sehr abgespackte Version mal geben würde, für Leute, die nicht so viel Zeit haben. Ja, ich lese sie auch nicht mehr. Also ich habe zwar den Wrestling Observer ja abonniert, aber Newsletter habe ich seit, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe das ganze Jahr über noch keinen einzigen der Newsletter gelesen. Ich höre immer nur die Podcasts. Ja. Und selbst da komme ich kaum hinterher. Das ist ja so viel, da kommt ja jeden Tag eine neue, mindestens eine neue Sendung raus. Das schaffst du kaum. Ja, dementsprechend wäre doch Ringside sehr eine schöne Sache. Aber das Problem ist wohl wirklich, dass die da zu wenig Geld von bekommen würden. Ne? Ja. Also ich denke, wenn das geldlich machbar wäre, dann wäre das wohl auch durchaus machbar, dass irgendwie wirklich mehrmals in der Woche, aber naja, wenn man nichts davon bekommt, dann ist das auch schwierig, sich da so viel mit zu beschäftigen. Wie sind wir denn darauf jetzt überhaupt gekommen? Ja, ich bin da einfach drauf gekommen, weil ich da gerade so dran gedacht habe. Wir waren ja mitten in Bound for Glory und wie sind wir denn von Bound for Glory zu Ringside gekommen? Weil ich gerade einfach dachte, huch, mir fällt da was ein. Es gab da keinen sehr guten Überzuggang. Wie hattest du eigentlich das AJ Styles Match bewertet? 3 Sterne. Okay. So, dann kam das 7. Match. Jeff Jarrett, Jeff Hardy haben wir schon durchgesprochen. 7. Match, The Immortal Battles, The Icon, No Disqualification Match. Es geht darum, wer an die Macht kommt. Sting besiegt Hulk Hogan via Aufgabe im Scorpion Deathlock. Während des Matches kam Ric Flair raus und verfolgte das Match direkt am Ring. Ja, das war ein Match, das war recht lahm. Es wurde noch halbwegs unterhaltsam gehalten, wollte ich fast sagen. Also, wenn man den Gesundheitszustand von Hulk Hogan berücksichtigt, fand ich, war das deutlich besser, als ich erwartet hatte. Das war natürlich kein gutes Match jetzt technisch, weil im Wesentlichen, also ich habe damit eigentlich gerechnet, dass Hulk Hogan nicht ein einziges Mal überhaupt hinfällt. Und ja, das hat er ja dreimal gemacht und danach ging es ihm ja wohl auch gut. Du hast das sogar noch mitgezählt? Ja, das Match war ja jetzt nicht so kurz, also das hat man ja im Kopf. Also ich hatte tatsächlich, als das Match losging und er ja eigentlich nur die Faustschläge gebracht hat, dachte ich, so wird das Match wahrscheinlich auch durchlaufen. Das hast du ja auch gesehen, da mit seinen Knien. Obwohl er da die Jeans anhat, hat er da dann noch diese Knieschützer rum. Und er konnte ja mal gerade so auf beiden Beinen stehen. Ja, fit ist anders. Bewegen. Und wenn er dann auf dem Boden war, dann ist er ja auch nur mit Hilfe der Seile wieder auf die Beine gekommen. Das, also seine, die Knie von Hulk Hogan, die müssen wirklich übelst kaputt sein. Mhm. Das hat so ein bisschen erinnert an die also es war noch nicht ganz so schlimm wie in der Spätphase bei Andre the Giant. Der hat das ja so gemacht, dass er immer nur während der Matches zum Schluss in der Nähe der Ringseile ist und hat sich dann immer mit der einen Hand da festgehalten und mit der anderen dann nur geschlagen und sonst nichts weiter in dem ganzen Match. Also ganz so schlimm war es bei ihm jetzt noch nicht, aber ich glaube, er kommt da auch hin. Ja, es war nicht mehr schön. Ich befürchte, dass, also aus meiner Sicht, ich fand das, wenn man das alles mit berücksichtigt, fand ich das Match okay, und das Nachspiel von dem Match fand ich sogar ziemlich gut. Ja, da kommen wir noch zu. Ich möchte gerade noch mal ein sehr nettes, schönes Zitat während des Matches nennen, was ich dir auch schon gesagt habe von Taz. Dazu, dass Hogan ja sehr langsam agiert hat. Taz meinte dazu nur, Hogan times everything he does. Da dachte ich nur, ja, so kann man das auch ausdrücken. Ja. Nach dem Match wurde Sting von Flair attackiert. Eric Bischoff kam mit Immortal heraus. Bischoff schlug mit einem Stuhl auf seinen Sohn ein, während Immortal auf Sting einprügeln. Biss beobachtete die Attacke von der Rampe aus. Keine Ahnung, was das zu tun hat. Es gab noch irgendein Match mit Biss bei Impact dann. Sting bat Hogan um Hilfe. Hogan zerriss darauf unter lautstarken Jubel sein Shirt und schlug im Anschluss auf Immortal ein. Sting unterstützte den Hulkster. Nachdem Immortal aus dem Ring befördert wurden, standen sich Sting und Hogan blutend gegenüber. Hogan schnappte sich Bischoff und verpasste ihm einen heftigen Schlag. Danach reichten sich Hogan und Sting die Hand und ließen sich von den Fans feiern. Ja, das war sehr, sehr gut. Ja, das war in dem Sinne gut, als dass es da natürlich sehr, sehr laute Reaktionen des Publikums gab. Also es wurde sehr, sehr gefeiert. Also dementsprechend war es natürlich vom Booking sehr schlau, denn Publikumsreaktionen, also, das Publikum froh machen ist natürlich nicht schlecht vom Ansatz her. Ja, also von der Logik hat es natürlich keinen Sinn gemacht. Nee, schon klar. Das sollte es aber an der Stelle aber wohl auch gar nicht. Also so als alter Hulk Hogan aus den 80ern fand ich das schon schön. Ja, Und genau darum ging es wohl auch. Ja, das Match Aber nicht ging. mehr, was ich getippt habe. Also ich gebe dem Match 2 Sterne. Einen Moment. Auf Raw. Wir haben beide auf Hulk Hogan getippt. Du wolltest erst noch aufs Ding tippen. 9 Minuten 41 und ich habe dem 1,5 Sterne gegeben. Ich gebe dem 2 Sterne. Und Punkt haben wir ja dann beide nicht bekommen. Richtig. Aber ich hätte fast einen Punkt bekommen, aber fast ist ja auch daneben. Genau wie bei Mr. Anderson, Fenton durch den Tisch ja auch. Daneben ist daneben, auch wenn es nur fast daneben ist. Nein, wenn es nur knapp daneben ist. Ja, ich würde es nicht direkt als daneben bezeichnen. Es war halt einfach nur nicht stark genug getroffen. Ja, also ist der Tisch nicht eingebrochen, das Ziel wurde nicht erreicht, auch wenn es nur knapp nicht erreicht wurde. Das würde ich so nicht sagen. Dixie Carter zeigte sich erleichtert. Schließlich erhielt sie nach dem Sieg die Kontrolle der Company zurück. So, dann gab es ein Video. Hat die ganze Zeit, den ganzen Abend immer denselben Gesichtsausdruck gezeigt. Man konnte nicht so richtig sehen, ob sie jetzt erleichtert, erschrocken oder was auch immer war. Das war immer so ein 1,0815-Gesichtsausdruck. Ihr Mann dahinter oder Freund oder was auch immer hat da schon etwas mehr an Reaktion gezeigt. An dem konnte man dann ablesen, was wohl geplant war an Reaktion. Was wohl auch Dixie Carter hätte zeigen sollen. TNA World Heavyweight Championship Match. Das Videopackage wurde direkt ganz, ganz zacki, zacki, flott, flott nach dem Dixie Carter Was man Video. sagt, flotti, flotti. Ja, genau, flott. Also das Videopackage zu dem Main Event wurde flotti, flotti eingespielt. Man hatte ja nicht mehr so viel Zeit. TNA World Heavyweight Championship Match. Kurt Angle besiegte Bobby Roode nach dem Three Count. Dabei befand sich die Hand von Root unter dem Ringseil und Engel griff in das Ringseil, beides unbemerkt vom Referee. Zuvor bekam Root den Engel Slam verpasst. Ja, falsches Ende, also absolut falsches Ende. Die Leute wollten alle, dass Robert Root gewinnt. Das wurde gut aufgebaut und die einzige richtige Entscheidung wäre jetzt gewesen, und außerdem ist Kurt Angle verletzt, einzige richtige Entscheidung wäre gewesen, dass Robert Root den Titel gewinnt. Hat er nicht, deshalb war das sehr enttäuschend, das Ende. Das Match hat man auch gesehen, war nicht so gut wie ein übliches Kurt-Engel-Match, weil man seine Verletzung hat man ihm doch ein bisschen angemerkt, auch wenn er das ja versucht, trotzdem voll durchzuführen, das Match. Aber da hätte ich einen Klassiker erwartet und das war jetzt kein Klassiker. Also, das war ein 3,5-Sterne-Match für mich. War sehr gut, aber war nicht so, wie ich gehofft hatte. Und das Ende war natürlich vollkommen falsch. Ja. Es war zu kurz und es war, ja, es war halt nicht das, was man erwartet hat. Es war, selbst für die Länge war es nicht das, was man hätte bringen können. 14 Minuten 15, ich habe dem 3 Sterne gegeben. Du auch? Ja, 3 Sterne. Okay. Ich würde vielleicht ein bisschen mehr geben, 3,25 oder so, oder 3,5. Jetzt habe ich gerade gesagt, 3,5 wahrscheinlich eher. Okay. Aber wenn ich mit den anderen Menschen vergleiche, muss ich den 3,5 geben. Gut, gut, gut, gut. Was haben wir denn da getippt eigentlich? Wir haben beide auf Robert Root getippt, oder? Ja, natürlich. Ja, dann habe ich Ich ja mit einem Punkt. habe übrigens noch gerade mal einen kurzen, kurze, was mir Dann gerade habe noch ich ja übrigens einfällt. mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Genau, du hast 5 zu 4 gewonnen. Ja, sehr gut. So, was ich noch zu dem Main Event sagen wollte, mich hat das vom Aufbau her an ein X-Division-Match erinnert. Es gab keinen großen roten Faden durch das Match. Es gab Konter, Konter, Konter und sowas. Das haben wir letztens noch bei dem Goldberg gegen Kevin Nash-Match. Ich glaube, da haben wir das auch so gesehen. War es das Match? Das haben wir auf jeden Fall gesehen, ja. Ja, Das war genau. genau, das war auch so. Da war überhaupt keine Storyline. An das musste ich Das mich war ja ein erinnert super fühlen, als wir Match, das. das wollten wir ja hier auch nochmal besprechen. Ja, natürlich. Naja. Ich werde mal, wenn ich das nächste Mal in unserem Aufnahmestudio bringe, kann ich ja mal The Rise and Fall of WCW mitbringen. Machen Sie das. Was haben wir denn da als Match? Da haben wir zum Beispiel Ric Flair gegen Hulk Hogan oder Rick Root gegen Sting oder The Steiner Brothers gegen Sting und Lex Luger. Oder, oh ja, das ist eines der furchtbarsten Matches auch. Diamond Dallas Page und Karl Malone gegen Hulk Hogan und Dennis Rodman. Und es gibt ja auch ein Wargames-Match. Team WCW gegen Team NWO. Was auch super ist, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo habe, dieses Match. Es gab auch mal so ein ganz furchtbares Match mit so zwei Käfigen übereinander, wo man sich vom unteren Stockwerk erst ins oberste irgendwie hochkämpfen musste. Und wo dann in dem oberen Käfig quasi der Boden war quasi die Decke von dem anderen Käfig, und das war aber so ein Maschendrahtzaun, der so richtig nachgegeben hat. Das war dann irgendwie so ein bisschen, als wenn die wirklich auf einem Trampolin gekämpft haben. Also ein etwas schwächeres Trampolin. Das war eines der furchtbarsten Matches, die ich je gesehen habe. Das klingt sehr seltsam und erinnert mich gerade so ein bisschen an einmal an dieses Doc Collar Match, nicht an dieses Match mit den Hunden da drin im Käfig mit Big Boss Man und wer weiß noch, und an das Punjabi Prison Match. Das sollte man vielleicht auch mal wieder gucken mit Great Khali gegen Big Show. Das habe ich auf jeden Fall auch noch. Ich habe das Punjabi Prison Match noch irgendwo auf DVD. Ich guck gerade mal. Ach, ich habe es hier direkt gegriffen. Ach, das ist das Undertaker gegen Big Show, weil der Great Khali ja irgendwie kurz vor dem Match noch ausgefallen ist. Und zwar ist das auf der Great American Bash 2006 DVD drauf. Die lege ich mir schon mal direkt zur Seite für heute Abend. Das vielleicht. Also das habe ich leider nicht, das Match, sonst hätte ich das mal mitbringen können. Aber hier ist zum Beispiel ein Wargamesdorf. Hier ist zum Beispiel auch drauf ein Leiter-Match zwischen Six und Eddie Guerrero. Das ist bestimmt nicht schlecht. Mhm, ja. Also die werde ich mal mitbringen und dann werden wir mal ein WCW-Match gucken und das können wir dann in der anschließenden Aufnahme auch kommentieren und besprechen. Ja, Hauptsache wir gucken möglichst größten Mist. Das ist ja immer am besten. Irgendwie so ein Wargames-Match. Ja. Das war eines der die frühen Wargames, die waren ja ganz gut, aber das war eines der späteren und die waren alle Schrott. Das ist gut. Ich habe jetzt übrigens auch die Blu-ray-Version des Greatest Rivalries Shawn Michaels Bret Hart DVD, Blu-ray-Sets, sonst was und da kann ich dann auch mal gucken. Ich denke, da können wir dann nächste Woche auch mal drüber sprechen. Ich habe ja auch schon aus geheimen Quellen gehört, dass du die Doku schon geguckt hast. Die habe ich gesehen. Sehr, sehr gute Dokumentation. Also es ist fast mehr ein Shoot-Interview. Mit Jim Ross, ja, ich habe da ja auch schon mal reingeguckt. Shawn Michaels und Bret Hart führt als jetzt eine Doku. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, werde ich hoffen, dass mir das genauso gut gefällt. So, deine abschließende Meinung zu Bound for Glory. Also, ich bin da am Zweifeln, ob ich dem knapp einen Daumen nach oben geben soll, weil der erste Teil sehr gut war, oder ob ich aufgrund des schwächeren zweiten Teils dann doch eher in die Mitte geben würde. Und ich würde dann mal sagen, okay, aufgrund des enttäuschenden Endes gebe ich mal den Daumen in die Mitte. Also ich muss sagen, haben die ersten vier Matches plus das Pre-Show-Match hat mich verdammt gut unterhalten. Da dachte ich wirklich, huch, das hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Und das danach, man muss sagen, das danach, das war nicht viel mehr als eine Stunde und ein bisschen. Also mich hat schon der größere Teil sehr gut unterhalten. Dann gab es ein paar Enttäuschungen, wobei insgesamt sage ich, Daumen nach oben, denn größtenteils hat mich doch Bound for Glory überraschend gut unterhalten. Also man kann es sich für einen gemütlichen Abend durchaus angucken. Genau. Das dazu. Ja. So, dann wurden wir heute dazu gezwungen, noch ein Vengeance-Pay-Per-View zu tippen. Ja, lass uns das mal erst machen, weil ich weiß, ob wir das sonst mit Raw und SmackDown oder so. Ja, wir werden das heute mal ganz elegant machen, denn es hat nicht viel Sinn zu tippen und dann Raw und SmackDown zu besprechen. Wir werden das heute alles mal integrieren und wir werden eine interaktive Tour durch Raw, SmackDown und das Vengeance-Tippspiel vereinen in eine. Das klang jetzt viel besser, als es letztlich sein wird. Zudem finde ich gerade keinen Kuli. Doch, cool. So, wir werden natürlich jetzt auf www.com gehen live, um die ungeschönte Karte zu finden mit allen Matches, die wirklich draufstehen. Das heißt, ich muss wieder erst zweimal www.com eingeben. Ja, ah, ja, sonst früher bei Sat.1, da musste man, wenn man einen Film gucken wollte, auch immer einen Film gucken. Ja, ja, das stimmt. So, die WWE-Seite, die wurde ja auch wieder verändert, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja. Die sieht jetzt irgendwie, na, ich weiß nicht, leicht billig. Eigentlich ist sie nicht schlecht, muss man sagen. Es gibt ja jetzt übrigens die ganze Raw über, gab es ja diese Sachen und auch bei SmackDown wurden die gezeigt mit diesem Vote Now, Name Another New Show, auf dem WWE Network Kanal, der 2012 kommt. Und da sind ja wirklich einige sehr interessante. Oh, das ist noch nicht stehen aber er soll kommen, aber also ich habe. Dann ist das noch nicht. Also ich habe letztens noch was von gelesen, dass WWE sich einen Kredit genommen hat von, ich glaube, 200 Millionen Dollar für den Network Channel. Ja, aber sie müssen ja, wie gesagt, erstmal einen Kanal haben. Das ist ja, sie wollen es machen, aber es ist halt noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist richtig, aber wenn ich mal sehe, wie viel die da jetzt schon zu gemacht haben, wird das, denke ich, auch mal ziemlich sicher kommen. Und es sind ja wirklich sehr interessante Sendungen schon dafür geplant. Es gibt jetzt einmal diese Kochsendung mit The Big Show und seiner Frau. Beziehungsweise Big Show wird was gekocht und er isst das. Keine Ahnung, wie das ablaufen soll. Dann gibt es ja diese sehr interessante Sendung, wo die alten WWE-Legenden in ein Haus geschlossen werden und die da dann irgendwas machen müssen. So ein bisschen Big Brother-mäßig, denke ich. Keine Ahnung. Dann gibt es diese Sendung, die jetzt auf den Monday Night War aufbaut. So ein bisschen Doku-mäßig. Keine Ahnung, was genau da kommen wird. Und es wurde noch irgendeine andere Sendung. Ach ja, es gibt noch diese Divas-Sendung. Was auch immer da genau kommen wird. Und dann gab es noch diese WrestleMania-Sendung, wo ein bisschen hinter die Kulissen von WrestleMania geguckt wird und sowas. Das ist sehr, sehr, sehr interessante Sendung, muss ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn man das auch irgendwie via Livestream über den WWE.com oder so gucken kann. Also wenn das ein Bezahlkanal ist, wären das jetzt alles keine Sendungen, für die ich Geld ausgeben würde. Es würde mich sehr freuen, wenn man das irgendwie über einen Stream gucken könnte, auf WWE.com. Und, das Einzige von den Sendungen, die du jetzt genannt hast, das Einzige, was mich interessieren würde, ist diese alten Legenden eingesperrt in Haus. Das könnte ich mir lustig vorstellen. Ja, das fände ich auch die super. Richtigen Leute, wenn sie die richtigen Leute aussuchen. Aber ich weiß nicht, ob sie das überhaupt zeigen dürfen, wenn die da den ganzen Tag sich damit Drogen vollpumpen. Das ist ja jetzt nicht gerade PG. Auf jeden Fall sehr nette, interessante Sendung. Und PayTV wird es, denke ich mal, auf jeden Fall. Da kannst du mal von ausgehen. Ja, dann ist das schon mal. Also das sind keine Sendungen, für die ich Geld ausgeben würde. Geringe Summen, ja. So, ich sehe gerade auf der Vengeance Card sind ziemlich viele Matches, 8 Matches. Da könnte man ja eigentlich ein Match von in die Pre-Show packen, was man auf jeden Fall nicht machen wird, leider. Wird sich zeigen. Nee, macht man auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. So, wir fangen auch direkt mit dem Allerwichtigsten an, nämlich das Divas Championship Match. Wir haben auf der einen Seite Beth Phoenix und auf der anderen Seite Eve Torres. Ich fange an zu tippen und tippe natürlich ganz klar auf Beth Phoenix. Eve Torres ist irgendwie so ein kleiner Zwischengegner, der jetzt aufgebaut wurde mit dieser Sache bei SmackDown, als Eve Torres da reinkam und Beth Phoenix erstmal umgeschubst hat, als Beth und Natalya da ihr Promo gehalten haben. Und Eve meinte, eigentlich fand sie Beth und Natalya früher auch sehr, sehr schön und so weiter. Und nur das, was sie jetzt halt machen, finde sie nicht so toll. Und das Eve, Eve meinte, sie wäre keine Barbie-Puppe. Die war extrem nervös, hast du das gemerkt? Wer genau? Die hatte eine ganz zittrige Stimme. Wer genau? Wen genau meinst du jetzt? Eve Torres, okay. Ja, ganz schlechtes Promo. Die anderen beiden waren okay, aber Eve Torres war ein ganz schlechtes Promo. Mir ist nur aufgefallen, wie seltsam sie zum Ring gelaufen ist. Wirkte sehr unbeholfen. Ja, ein bisschen seltsam. Das ist ja kein Wunder bei den Schuhen, die anderen haben. Ja. So, ich tippe natürlich auf Beth Phoenix. Eve Torres ist so ein kleines Zwischenprogramm neben Kelly jetzt mit dieser Tag-Team-Fehler. Finde ich auch eigentlich nicht so dramatisch. Das kann man sich sogar noch antun. Ich tippe auf Beth Phoenix. Ja, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Nein. So, dann kommt ein WWE Tag-Team-Match. Da muss ich jetzt erstmal herausfinden, wer eigentlich kämpft. Das sind auf der einen Seite Erbo mit dem Titel und dann Jack Swagger und Dolph Ziggler. Jack Swagger und das Interessante ist, dass Dolph Ziggler an dem Abend 2 Matches hat. Ja. Das zeugt davon, wie viel WWE momentan gerade so ein Dolph Ziggler hält. Der muss ja wohl sehr gut ankommen Backstage momentan bei den McMahons und so weiter. Und er hat auch bei Raw ein sehr gutes Promo gehalten in Mexiko. Ist richtig, ein sehr, sehr wütendes Promo, in dem er, ein sehr wütendes Promo. Ich glaube, mehr muss man da gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall sehr gut. Jack Swagger hat dann noch angefangen, die Nationalhymne zu singen und so. Das war dann wieder recht schrecklich. Ja, das sollte es aber auch sein. Das war ja die Intention. Ist korrekt, ich meinte jetzt aber nicht das Singen, ich meine Dolph Ziggler an sich. Das, was der da gezeigt hat. Ja, Jack Swagger natürlich, sorry. Und das Match danach hat auch nochmal ganz klar gezeigt, Dolph Ziggler plant mal einiges drauf, Jack Swagger ist irgendwie so eine Nebenfigur. Da kann man nicht mehr zu sagen. Ja. So. Das letzte Mal, dass ich das in Erinnerung habe, dass bei einem Pay-Per-View ein Wrestler zweimal hintereinander auftreten muss. Also wirklich geplant in 2 Matches, nicht irgendwie so als Überraschung oder mit Money in the Bank Einlösung, war, glaube ich, Chris Benoit, als er sowohl World Heavyweight Champion war 2004, als auch Tag Team Champion. Aha. Da hat er, meine ich, bei irgendeinem Pay-Per-View einmal gegen Kane, da kann ich mich noch dran erinnern, das Tag Team weiß ich nicht mehr. Hei, hei. Jetzt geht's los, du. Wieso, was denn? Da war irgendein Geräusch. So, ich glaube, den Pay-Per-View, den du meintest, das könnte Bad Blood 2004 sein. Ja, das kann hinkommen. Die DVD habe ich aus Zufall hier auch gerade liegen, da kann ich direkt mal gucken. Ich weiß nämlich, im Main Event gibt es Chris Benoit gegen Kane. Gibt es da ein entsprechendes... Genau, und dann gab es noch irgendein Tag-Team-Match, was Chris Benoit, ich glaube, zusammen mit Edge... Ah ja, World Tag-Team-Championship-Match, Chris Benoit und Edge gegen La Resistance. Oder so. Das ist immerhin jetzt 7 Jahre her, also war in der Zwischenzeit mal irgendwie auch so eine Situation, wo ein Wrestler wirklich 2 angekündigte Matches hatte. Bin ich auch gerade mal überlegen, es könnte sein, aber fällt mir nichts ein gerade. Irgendwas mit Eddie Guerrero? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn das ein Wrestler zugemutet wird, zweimal am Abend aufzutreten, ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass einiges auf den gehalten wird auch. Ja, würde ich auch sehen. Zu Recht in dem Fall. Ja, ja, und Dolph Ziggler ist momentan wirklich fantastisch. Ne? Dieser Dolph Ziggler-Name, den finde ich schon ziemlich furchtbar. Den Name? Ja. Den Namen finde ich super. Nee, also Dolph Ziggler momentan fantastisch. Fantastisch. Das sagt sich auch beim Paper. Und ich freue mich auch drauf, den zweimal zu sehen. Ehrlich gesagt, ich freue mich auch auf beide Matches, in denen der drin ist. Und du darfst jetzt tippen. Airboom gegen Swagger und Dolph Ziggler. Das Match wurde einfach mal so schnell angesetzt. Nee, beziehungsweise das wurde nicht so schnell angesetzt. John Laurinaitis hat wohl gesagt, das Match mitgebracht und hat das wohl Vicky dann gesagt und so weiter. Und Vicky hat sich natürlich auch gefreut. Meinte dann später auch nochmal, ich glaube bei SmackDown, sie hat ja ein recht gutes Verhältnis mit John Laurinaitis. So, Airboom gegen Swagger, Dolph Ziggler, du darfst tippen. Ja, ich würde mir wünschen, dass Dolph Ziggler und Jack Swagger das gewinnen, aber ich weiß es nicht. Also, ich vermute, aber eigentlich brauchen Airboom eher den Titel. Deshalb tippe ich mal auf Airboom. Jetzt muss ich gut überlegen, was ich mir besser vorstellen kann. Ich habe das oftmals, dass ich hier so Sachen tippe und dann, wenn ich den Pay-Per-View live gucke, denke ich mir so, Gott, wie kannst du das nur tippen? Warum hast du das nur getippt? Das ist ja voll der Quatsch. Ich glaube, dass früher oder später Jack Swagger und Dolph Ziggler durchaus die Titel bekommen, um dann als Doppel-Champions halt dazustehen. Tag Team Champions, Dolph noch US. Nee, Intercontinental ist es, ne? Es ist sogar der US-Title. Der US. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das direkt beim ersten... Ja, es ist der US. Ich bin mir nicht sicher, ob es direkt beim ersten Match stattfinden wird. Ich würde eher sagen, man bringt irgend sowas rein, dass die beiden noch ein Rematch bekommen können, aber irgendwie passt das auch nicht so ganz als Face-Team. Ich tippe drauf. Gott, wo tippe ich drauf? Ich tippe einfach mal auf Swagger und Dolph Ziggler. Und zwar, dass die irgendwie durch den Hinterhalt oder so die Titel bekommen. Gibt es nochmal ein Rematch und so weiter. Weil man kann das ja nicht machen, dass Airboom irgendwie durch den Hinterhalt die Titel bekommen. Das macht keinen Sinn. So, dann bekommen wir eine kurze Match-Ankündigung endlich mal. Sheamus gegen Christian ein weiteres Mal nach dem Hell in a Cell-Match, was ja auch sehr gut war. Das war so, dass Christian zusammen mit Vicky Guerrero... War es zusammen mit Vicky Guerrero? Auf jeden Fall stand er dabei bei Theodore Long und meinte, er hätte gerne one more match. Und Theodore Long meinte dann direkt auch, ja, ich gebe dir noch ein weiteres Match, und zwar gegen Sheamus. Genau, das war der Aufbau dazu. Beim letzten Pay-Per-View hat Sheamus gewonnen, ne? Mhm. Dann tippe ich diesmal auf Christian. Das macht Sinn. Christian wird momentan auch durchaus ein bisschen nach oben gezogen, noch weiter. In diese Main-Event-Fehde nicht, aber in diese Fehde mit dieser ganzen Gruppe da. Also ich tippe auf Christian. Wobei Sheamus auch momentan stark gepusht wird, muss man sagen. Genau, ich tippe auf Sheamus. Ja, kann ja auch durchaus so stehen. Sheamus im Moment stark gepusht wird und ich könnte mir vorstellen, dass man Sheamus als Gegner für Mark Henry aufbauen will. Ja, das kann gut sein. So, dann gibt es ein Match mit dem Intercontinental Champion, der allerdings nicht um den Titel kämpft, sondern ein normales Singles-Match. Ach, es geht gar nicht um den Titel? Nee, es geht nicht um den Titel. Ja, dann ist ja schon klar, wer gewinnt. Glaube ich. Warte mal, es ist hier so aufgeführt, als ob das danach aussieht. Ich gehe mal auf die Beschreibung. Hm. So, das ist jetzt sehr schwierig zu sagen. Steht immer bei WWE.com. Ja, bei WWE.com steht immer nicht Championship Match, sondern immer nur der Champion trifft auf den Champion. Ich werde mal auf einer anderen Seite gucken, was die dann dazu zu schreiben. Wenn man während den Wochenschuss aufgepasst hätte, vernünftig, hätte man das wahrscheinlich mitbekommen. Nee, die haben da nicht viel angekündigt, ne? Bei Raw wurde kaum was gesagt, okay. Und bei SmackDown wurden dann, also es wurde dann nur schnell diese Card durchgeblättert. Ja, man hätte auf den Wortlauf achten müssen. Es ist ein Non-Title-Match. Ja, okay, dann ist klar, wer gewinnt. Muss ich tippen? Ich glaube, ich muss zuerst tippen, ne? Warte, du hast gerade, ja, du musst tippen. Randy Orton gegen Cody Rhodes. Randy Orton gewinnt, weil es geht ja nicht um Titel und Randy Orton hat jetzt auch oft genug schon gegen Mark Henry bei den Pay-Per-Views verloren und Randy Orton wird von der WWE ähnlich wie John Cena behandelt. Das heißt, er darf nicht zu oft hintereinander bei Pay-Per-Views verlieren. Dementsprechend gewinnt er das Match. Ja, das sehe ich genauso. Also Randy Orton vielleicht dann auch mal irgendwie um den IC-Titel, man weiß ja nicht. Wobei ich da jetzt auch nicht sicher von ausgehen würde, auf jeden Fall tippe ich auch auf Orton. Ja. Beim Pay-Per-View eine Niederlage von Orton, das ist schon recht unwahrscheinlich. Ja, es war durch Betrug, aber da war jetzt zu viel gegen Mark Henry und deshalb glaube ich mal, dass er das gewinnt. Ja. Das United States Championship Match, also das zweite Match, in dem Dolph Ziggler steht, diesmal geht es um den Titel auch. Dolph Ziggler gegen Zack Ryder. Das wurde einfach so angekündigt von Theodore Long, glaube ich, schon wieder. Ja. Wo Vicky Guerrero dann. Ja, das hat mich überrascht. Da hätte ich erwartet, dass es eher gegen Mason Ryan geht. Mich hat überhaupt mal überrascht, dass es dieses Match geben wird. Ich bin mit Zack Ryder als Entscheidung sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich drauf, Zack Ryder beim Pay-Per-View zu sehen. Mich erinnert diese Card so ein bisschen an diese Pay-Per-Views, die 2005, 2006 so gab, wo wir letztes Mal gesagt haben, die waren eigentlich gar nicht so schlecht, wo Raw, SmackDown halt einzelne Pay-Per-Views hatten und wir dann halt auch so Matches wie Dolph Ziggler und Zack Ryder mal gesehen haben, die normalerweise halt nicht beim Pay-Per-View gewesen wären. Zum Beispiel heute nicht mehr normalerweise. Ja. Ich tippe aber auf Ziggler. Denn ansonsten würde mein Koch... Das ja auch hier mit Swagger Dolph und so nicht passen und so weiter. Ryder wird momentan zwar auch oft gezeigt und finde ich auch sehr, sehr gut so, aber Champion, nee, noch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich tippe da auch auf Dolph Ziggler. Ich glaube nach wie vor, dass da irgendwie was geplant ist mit Dolph Ziggler und Mason Ryan. Kann sein, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Match. Ja, ich kann auch nicht ausschließen. Also es könnte auch sein, dass die WWE wirklich so eine Überraschung versucht und Zack Ryder tatsächlich einen Titel gibt. Ja, fände ich auch nicht schlecht. Also habe ich jetzt auch nichts gegen, aber glaube ich nicht, da momentan ja so sehr, so gut zu Dolph Ziggler steht. You know it. Man könnte natürlich auch dieses Match in den Opener stecken. Ziggler verliert den Titel, ist dann ganz wütend und bekommt dann mit Swagger den Tag-Team-Titel. Könnte man auch mal. Das gab es schon mal, glaube ich, bei irgendeinem Pay-Per-View mit Evolution. Ja, es gab's schon öfters. Hat da irgendwas verloren? Und dann gab es nochmal ein wütendes Match, wo Batista, das war nicht angekündigt, im Tag Team mit Ric Flair, glaube ich, den Titel gewonnen hat. Es gab sowas, glaube ich, auch immer mit Ric Flair. Ich glaube, bei New Year's Revolution 2006 oder so. Ich hätte gedacht, sehr älter. Ich hatte auch... Ach nee, genau, als Ric Flair Edge den Titel im Open abgenommen hat und Edge dann in die Elimination Chamber oder irgendwie so gegangen ist, beziehungsweise danach den Koffer eingecashed hat, genau. Edge hat im Opener gegen Ric Flair den IC-Titel verloren und hat dann nach dem Elimination Chamber Match gegen John Cena den Koffer eingecashed. So war das. Ach so, aber das ist nicht das, was ich meinte. Meinte ja was mit Batista. Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Das ist nicht so meine Zeit gewesen, wo ich das alles so genau. Das war, glaube ich, das war Armageddon auch 2004 oder 2003. Aha. Ich glaube eher 2003. Ja, glaube ich auch. 2004 habe ich nämlich, glaube ich, sogar gesehen. So, dann kommt ein Tag-Team-Match. Auch schön, mal wieder ein paar mehr Tag-Team-Matches zu sehen bei so einem Match, bei so einem Pay-Per-View. Setzt WWE ja jetzt sowieso gerne drauf. Triple H und CM Punk gegen The Miz und R-Truth. Dieses Match erinnert mich an, ich glaube, No Way Out 2008. Da war auch ein Tag-Team-Match mit, ich glaube, Cena und Shawn Michaels und Batista und Undertaker oder so im Main-Event. Das war sehr, sehr seltsam. Das war auch nicht die allerbeste Pay-Per-View. Und war sehr interessant, weil da halt so ein Tag-Team-Match im Main-Event war. Seltsamerweise kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ganz komisch. An die Pay-Per-Views 2003, 2004 kann ich mich teilweise gut erinnern. Aber 2008, was ja... Ja, das war halt meine Zeit, ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Weil das meine Zeit war. Naja, ich habe die DVD hier jetzt nicht direkt in Reichweite, Deine sonst Zeit würde ich ist mal gucken. jetzt schon wieder vorbei, ne? Ja, meine Zeit ist vorbei. Ja, weil du sagst, das war meine Zeit. Dann Ja, habe ich als ich da vielleicht nicht eingestiegen bin, aktuell zu gucken. so. So, ich freue mich auf dieses Tag Team Match. Und bin auch dran zu Kämpft denn tippen. jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer kämpft. Wer kämpft denn jetzt? CM Punk und Triple H gegen Miz und Artruth, sind wir da jetzt? Ja. Okay. Und du darfst wieder anfangen, gucke ich hier gerade. Triple H und CM Punk treffen auf The Miz und R-Truth. Dann leg mal los. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also normalerweise würde ich sagen, ja, okay, CM Punk und Triple H gewinnen das. Da kann man, das wird aber das Match sein, wo potenziell auch viel Komisches passieren könnte. Also Restbump, Eingreifen von Laurinaitis und da könnten also auch so Miz und Artus durch Betrug quasi gewinnen und dann wird die Fehde noch ein bisschen weiter gesponnen. Da kann man also, das ist so ein 50-50 Match. Ich tippe mal Triple H und CM Punk. Ist aber jetzt mehr geraten als wirklich gewusst. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf dieses Match. Ich glaube, das wird ein durchaus etwas längeres Match. Eine halbe Stunde, glaube ich, könnte man dadurch. Ja, wobei das ist auch schwierig bei der ganzen Das, Card. nee, nee, nee, nee, nee, Ja, ich glaube aber trotzdem, es das wird sind ein. zu viele Matches auf der Karte. Ich glaube trotzdem, es wird ein sehr langes Match. Ich glaube auch, das könnte ein sehr, sehr gutes Match werden, wenn man nicht zu viel Eingreifen macht. Dann könnte das technisch durchaus sehr schönes Match werden. Ist schwierig. Ich glaube, man will das auf jeden Fall noch irgendwie fortführen. Ich glaube auch, man kann das auch, also die WWE schafft das auch irgendwie fortzuführen, wenn Hunter und Punk gewinnen. Da irgendwie wieder was Komisches rauszubringen. Ja, die könnten auch gewinnen und dann nach dem Match werden sie nochmal fertig gemacht. Naja, es ist letztlich so, egal wer gewinnt, es kommt das gleiche bei raus, wenn die WWE das nur will. Aber es ist auch schwierig, sich vorzustellen, dass Triple H beim Pay-Per-View verliert. Ich tippe auf Hunter und Punk auch. Ich glaube, das geht nicht so lange. Fällt mir gerade ein. Wenn wir im Main Event ein Last Man Standing haben, das muss ja schon aufgrund des Gimmicks relativ lang gehen. Und wenn die tatsächlich alle 8 Matches beim Pay-Per-View bringen und nichts davon in die Pre-Show verschieben, dann glaube ich, wird da kein Match die Chance haben, länger als. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Last Man Standing vielleicht 20 Minuten kriegt und alles andere muss dann deutlich unter 20 sein. Es ist übrigens gerade, wenn man sich mal drüber Gedanken macht, welches Match in die Pre-Show schicken, das ist auch sehr, sehr schwierig. Das Diven-Match packen die auf keinen Fall in die Pre-Show, da machen die auch einfach schon, nicht weil ein Diven-Match bei der Show Das dabei sein kommt vom muss. Main Event, damit die Leute nochmal zur Toilette können. Ja, genau. Dann haben wir diese beiden Dolph Ziggler-Matches. Dolph Ziggler gegen Zack Ryder würde zwar einen, würde Nee, z das kannst du nicht machen. Die kannst du ja nicht auseinanderreißen. Nee, warte mal, das Match würde zwar in die Pre-Show passen, aber man kann die halt nicht über auseinanderreißen. Genau, wenn man da eben was aufbauen muss, dann muss das beides vom Publikum gesehen werden. Randy Orton kannst du auch nicht in eine Nee. Pre-Show schenken. Christian gegen Sheamus ist auch schon wieder zu hoch und dann fangen wir auch schon wieder bei den Main Event Matches an. Das ist wirklich schwierig, die werden nichts in die Pre-Show packen. Können die fast nicht. Nee, die könnten dann höchstens, das gab es früher auch schon mal, die könnten tatsächlich das Tag Team Match könnten sie in die Pre-Show packen und dann vor dem Dolph Ziggler Match ganz kurz Das das Ende einblenden. einspielen Ja, und dann genau. von den Kommentatoren sagen, was da passiert ist. Aber finde ich nicht gut. Nee, würde auch nicht so viel Eindruck machen. Wenn man da irgendwas plant zwischen den beiden Matches, dann muss man das so beides zeigen, damit auch dieser Zusammenhang da ist. Also ich meine, ich würde die Pre-Show auch gucken, mir wäre es. Ja, ich würde es beides sehen, egal wie, aber es macht nicht so viel Sinn. Zumal dann auch letztlich für die DVD-Veröffentlichung ist es, naja. So, dann haben wir das Hast du so. eigentlich noch Ferien oder ist Montag wieder Schule? Nee, ich habe noch eine Woche Ferien. Ach, dann guckst du wahrscheinlich live, was? Ja, genau. Schick mir mal keine Spoiler. Nee, mache ich ja nie. Weiß nicht, wann ich zum Gucken komme. Das könnte sein, dass ich erst Dienstag oder Mittwoch sehe. Ja, ich mache ich ja nie. Ich schick den Daumen und das war's. Ein Daumen. Ich schick den Aber Daumen. bitte schön verkleben und einpacken und gut in Eis, in so ein bisschen Eis drumherum, damit der nicht anfängt zu stinken. Ja, ich kann auch schon vorpanieren. Okay. World Heavyweight Championship Match. Mark Henry gegen Big Show. Ich habe mir heute natürlich auch die SmackDown angeguckt, die aktuell. Ich habe sogar nochmal die SmackDown von der vor 3 Wochen geguckt, weil ich die noch nicht gesehen habe. Beziehungsweise ich habe geguckt, wie Big Show zurückgekehrt ist und die Sachen, die es dann zwischen Mark Henry gab. Also es ist ja ganz interessant. Aufgebaut worden, auch dieser Chokeslam von Big Show durch den Tisch gab es da vor 3 Wochen, als er zurückgekehrt ist und dann im Ring diese ganzen Securities. verteilt und so weiter, die da alle lagen. Es ist ganz interessant aufgebaut. Man hat über die Wochen aufgebaut, Mark Henry als Monster, den niemand zwingen kann. Und jetzt wird Big Show so aufgebaut, als Übermonster. Mit seinen, also die in der letzten Smackdown, diese Szene, wo er dann alle mit der Faust niedergeschlagen hat, also sowohl den Ringsprecher von Alberto Del Rio als auch Alberto Del Rio als auch dann Mark Henry, das war schon interessant. Das ist in Mexiko nicht so gut angekommen. Da ist ja nun, also das Niederschlagen von Alberto Del Rio wurde dann doch nicht so richtig positiv angenommen. Das war so ein bisschen vom Timing ungünstig, dass ja, diese Show ausgerechnet in Mexiko war. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz sagen, dass es zu dem Triple H CM Punk gegen Miss und Art Truth Match auch irgendwie nicht mehr so viel Aufbau gab diese Woche. Ich habe das fast so ein bisschen vergessen, das Match. Ja, ich habe da auch nicht mehr groß dran nee. Gemacht. Das so, jetzt, war, jetzt bei... Ich glaub, es gab irgendein Einzelmatch, oder? War nicht irgendwie Art Truth gegen CM Punk oder irgendwie sowas? Ja, The Miss gegen CM Punk, genau das gab's. Und das wurde dann irgendwie unterbrochen war von John... Mal, ja, warte, das wurde dann unterbrochen von John Laurinaitis, weil es da irgendwie Probleme mit diesem Einbürgerungspapierzeugs gab und Triple H dann raus musste. Genau, Triple H war als ist dann nachher als sozusagen Begleiter von CM Punk rausgekommen und der wurde dann wieder abgeholt. Und dann hat er eigentlich gesagt, das Match ist unterbrochen, aber das Match lief weiter. Genau, das war sehr seltsam. Ja, also logisch war das nicht. Nee. CM Punk, hast du das übrigens gehört, der soll bei der Florida Championship ein sehr, sehr gutes Match gehabt. Ja, ich hab gehört von vielen Leuten, das war wohl das beste Match von FCW, was es seit langer Zeit, wenn nicht sogar jemals, da gab. Genau, und das muss ein sehr langes, das soll über 20 Minuten genau, gegangen 20 Minuten Match mit anschließender Promo dann noch. Das würde ich gerne mal sehen. Ja, es war wohl leider keine Sendung, die aufgenommen wurde. Ich habe auf jeden Fall nichts gehört von wegen, hier kannst du da und da angucken oder sowas. Ach so, schade. Ansonsten hätte ich das natürlich schon direkt aufgenommen dann. Naja. So, Mark Henry gegen Big Show. Maschine gegenüber Maschine, Monster gegenüber Monster. Sehr schöner Aufbau. Ja, ich fand das Ende von SmackDown war sehr, sehr interessant, aber sehr unglücklich gebuckt, dieser Main Event zwischen Big Show und Alberto Del Rio. Big Show, Herausforderer auf einen Titel, sollte vor so einem Titelmatch natürlich nicht verlieren. Das sieht natürlich ganz schlecht aus. Alberto Del Rio, Champion, soll vor einem solchen Match natürlich auch nicht verlieren. Das sieht dann natürlich auch unglücklich aus. Ja, und das war sehr, sehr unglücklich gebuckt. Wo eigentlich der jetzt Heel ist, dann doch, weil er aus der Ecke kommt, tendenziell zumindest von vielen Leuten bejubelt wird. Und der eigentlich der Gute ist, dann, weil er sein Gegner ist, auch ein bisschen ausgebucht wird, der war auch unglücklich. Ja, es war sehr unglücklich gebuckt und letztlich hat man sich dann auch für irgendeine Disqualification entschieden und Big Show dann am Ende sowohl Alberto Del Rio als auch Mark Henry mit Knockout Punch fertig gemacht und stand dann triumphierend über allen, was natürlich vor allen Leuten in Mexiko nicht gefallen hat und auch sehr unglücklich gebuckt war, wie ich das gerne nochmal sage. Ja, also da hätte man besser irgendwie so Big Show gegen Christian oder sowas, also gegen echten Heel machen müssen. Ja, Christian hatte ja schon vorher am Abend dann, gegen... Weil das dann nicht unbedingt ein Main-Event-Programm gewesen wäre. Also ich hätte als Main-Event für Mexiko hätte ich Sin Cara gegen Sin Cara gemacht, aber das ist halt für die amerikanischen Zuschauer nicht so groß. Ja, also Christian hat ja schon gegen Mark Henry gekämpft an dem Abend. Sin Cara gegen Sin Cara, das Mask-Match, wo dann Mask gegen Mask-Match, wo dann Sin Cara Necro, also der Dunkle, also Hunico. Ja, Sin Cara Necro an Mask wurde, fand ich an sich gut gemacht. Man hat vor allem jetzt endlich mal kapiert, dass man nicht einfach nur irgendwie Highflying bringen kann und Hunico oder Sin Cara Necro hat dann immer sehr viel Tempo aus dem Match gebracht und es gab dann auch lautes Buhen aus dem Publikum. Letztlich gab es aber einfach viel zu viele Szenen, wo die Leute das nicht interessiert hat und ich hätte das nicht im Main Event gepackt. Also ich fand, das war ein sehr gutes Match, war eine gute Storyline und wie gesagt, der Heel hat halt durch diese Haltegriffe das Publikum zum Buhen gebracht. Face hat halt eher so die dynamischen Moves gezeigt. Diese Schlusssequenz, wie er da von diesem einen Move in den Armbar ging, die fand ich sehr, sehr gelungen. Und auch dann das Ende, dass der Heel dann doch nicht sich demaskieren will und der Mystico ihn dann quasi selber demaskiert hat, fand ich sehr gut. Da fand ich dann die Kommentare von Booker T super. Als er gesagt hat, kein Wunder, dass der eine Maske trägt, so hässlich wie der aussieht, das ist ja furchtbar. Mhm. Das fand ich sehr, sehr witzig dann noch. Und interessant finde ich, dass das aber immer noch nicht das Ende von diesem Sin Cara Necro war. Nee, mal sehen, was man mit dem noch macht jetzt ohne Maske. Also ich habe jetzt heute einen Bericht gelesen von der Hausshow, Da gab es dann auch wieder das Match Sin Cara gegen Sin Cara. Da ist dann aber der Unico als zwar in Sin Cara Klamotten, aber ohne die Maske aufgetreten. Mhm. Also das fand ich ein bisschen komisch. Ja, ich muss sagen, ich fand dieses Match auch so von der Machart, fand ich das auch sehr gut. Das wurde halt wie so ein typisches Wrestling-Match aufgebaut und so, war auch bis zum Ende sehr gut. Auch mit dem allen danach. Allerdings, das Publikum selbst... Mystico wurde ziemlich bejubelt und es gab auch einige, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die haben es, glaube ich, versucht, ein bisschen leiser zu drehen. Es gab auch einige Sprechchöre, Mystico. Mhm. Ja, es war teilweise schlecht festzustellen, was genau die gerufen haben. Als mehr was interpretieren können. Auf jeden Fall, es war auch so gut das Match, weil man hat gemerkt, selbst die Leute in Mexiko können die beiden im WWE-Ring noch nicht ganz überzeugen. Es ist einfach, die sind noch nicht genug drin. Es ist halt einfach, das Interesse ist teilweise noch nicht da, es ist noch zurück. Deshalb hätte ich da so einfach nicht im Main-Event gepackt, einfach weil das auch keinen Sinn macht, weil es stand ein Pay-Per-View davor, der aufzubauen war. Da packt man hier irgendwie so ein Mask-Match mit zwei Leuten, die gar nicht beim Pay-Per-View dabei sind, ein Main-Event vor dem Pay-Per-View. Ja, aber wie du gesagt hast, Big Show gegen Alberto Del Rio war auch nicht der richtige Main Event. Was heißt hier der richtige Main Event? Ich habe nur gesagt, dass es unglücklich gebuckt war. Also wenn schlecht gebuckt ist, dann ist es nicht das richtige Match als Main Event. Jein. Also ich fand's, es war unglücklich gebuckt, aber wenn wir gucken, was für Matches es bei der Weekly gab, dann war das schon das richtige Match im Main Event. Es ging mir auch einfach nur darum, dass dieses Match promoted wird im Main Event. Und wenn man Sin Cara gegen Sin Cara im Main Event gepackt hätte, wäre das Match nicht promoted gewesen. The Big Show darstellen möchte und gleichzeitig Mark Henry dann per Run in dazukommen lassen will, dann wäre es besser gewesen, wenn man wirklich sowas gemacht hätte wie Big Show gegen Christian, also mit einem eindeutigen Heal. Problem ist natürlich, man hat kaum Heals. Da hätte man halt, ich weiß gar nicht, was hatte Christian denn an dem Abend überhaupt für ein Match? Gegen Mark Henry. Single Match? Ja. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Beide sind ja Heels, wieso kämpfen denn die beiden Heels gegeneinander? Ich meine auch eigentlich, dass es das gab. Ich guck gerade noch mal. Nee, das stimmt gar nicht. Jetzt weiß ich. Mark Henry hat gegen John Morrison gekämpft und da gab es wieder diesen tollen Move, nicht ganz so gut wie am Montag, wo er ihn quasi hochgeworfen hat und dann aufgefangen und dann den World Strongest Slam gezeigt hat. Stimmt, das war sogar der Opener. Das fand ich sogar noch einen Ticken besser als beim Raw am Montag, weil der da so Powerbomb-mäßig wieder runterkam. Dann gab es noch Wade Barrett gegen Daniel Bryan, was auch sehr interessant war. Damit ist der The Uprising of Wade Barrett, also der Aufstieg wieder so ein bisschen dieses Hochkommen Phönix-mäßige ist wohl begonnen. So wurde es kommentiert. Und Daniel Bryan rasiert sich jetzt nicht mehr bis zu WrestleMania. Ja, oh Gott. Und er hat jetzt schon so einen Bart, das könnte sehr unschön werden. Der sieht schon so ein bisschen aus wie der Mann aus den Bergen, ne? Ja, und Michael Cole hat richtigerweise auch direkt gefragt, was da wohl schon alles drin ist. Die waren ja jetzt auch in Mexiko und so weiter. Genau, Kakerlaken-Sachen. Ja. Um alle Klischees gegen Mexiko dann auch gleich wieder zu verbraten. Ja, dann haben noch Sheamus und Zack Ryder Christian und Dolph Ziggler besiegt und bei Raw am Montag im Main Event. Da wäre ja kein, da wäre ja, hätte man ja gut Christian gegen Big Show bringen können. Bei Raw Montag im Main Event gab es ja übrigens John Cena und Jim Ross gegen Alberto Rio und Michael Cole, wo das erstgenannte Face-Team siegen konnte. Man hatte da, Lauren Nitus meinte da dann von wegen, wir müssen... Lauren Nitus meinte dann, ja, wir müssen da dieses zwischen dem Ross und Michael Cole... Erstmal Jim Ross hat er zurückgeholt und dann meinte er, wir müssen da irgendwie diesen Streit heute Abend beenden. Und dann gab es dieses Match, was auch eigentlich größtenteils Cena gegen der Rio im Singles-Match war. Und da wurde dann zumindest ab dem zweiten Teil der Rio wirklich bejubelt. Ja, und dann kommen wir, Cole wurde dann so besiegt, dass er im Enkellock von... Step-Out das Match verloren. Genau. Enkellock von Ross gegen Cole. Da durfte John Cena die Stipulation aussuchen und da hat er dann Last Minute. Ja, da hat er sich dann erstmal hingesetzt mit der Ringtreppe und so, hat der Rio bearbeitet, hat sich dann auf die Ringtreppe gesetzt und hat dann erstmal angefangen zu zählen. Man wusste direkt natürlich nach dem ersten Zählen Last Minute Standing Match. Das heißt, bei beiden Shows, die in Mexiko getaped wurden, wird Superstars noch getaped, ja, das lassen wir mal aus, da war der Rio eh nicht. Bei beiden wichtigen Shows in Mexiko war der Rio am Ende ziemlich am Boden. Wortwörtlich. Genau, er war zwar bei beiden Shows im Main Event, aber sah da nicht besonders glücklich aus. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Reaktionen auf Del Rio in Mexiko nicht so laut waren wie man vielleicht erwartet hatte. Ich hatte das eigentlich ziemlich genau so erwartet. Sehr gutes Also ich Publikum denke, auf jeden Fall WWE hat Mexiko. mehr erwartet, sonst hätten sie ihm kurz vorher nicht den Titel wiedergegeben. Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war schon das, was man erwartet hat. Auf jeden Fall mexikanische Publikum sehr, sehr gut. Da sollte man vielleicht mal ein Pay-Per-View zeigen. Ja, auf jeden Fall, der Rio zweimal sah recht schlecht aus. Was natürlich dazu führen könnte, vielleicht, dass der gewinnt am Sonntag. Also wir müssen erstmal Mark Henry gegen Big Show tippen. Ja, wer ist denn jetzt dran mit Tim? Du hast gerade Hunter Punk getippt, also bin ich dran. Ich tippe auf Mark Henry. Big Show wurde sehr stark dargestellt, Mark Henry gewinnt, behält den Titel. Man muss bis so langsamer anfangen, nicht bei jedem Pay-Per-View wieder den Titel zu wechseln. Und das ist gerade bei Vengeance jetzt so ein B-Pay-Per-View ein sehr guter Zeitpunkt dazu. Tippe, also ich bin mir sicher, dass Mark Henry den Titel gewinnt. Ich Behält. tippe auch mal auf Mark Henry, obwohl ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Match Big Show irgendwie ausrastet und Mark Henry fertig macht und dann Disqualification. irgendwie Big Show disqualifiziert wird oder dass das umgekehrt passiert, dass Mark Henry irgendwie disqualifiziert wird und Big Show gewinnt, aber dann Mark Henry trotzdem den Titel behält. Aber ich tippe mal in die Richtung, dass Mark Henry nicht nur den Titel behält, sondern auch das Match gewinnt. Ich glaube, das wird ein ziemlich furchtbares Match. Bin mir noch nicht sicher. Vielleicht versucht man das wieder so ein bisschen brutal und so, dann könnte das durchaus nett werden. So, Last Man Standing WWE Championship Match. Alberto Del Rio trifft auf John Cena. Du darfst anfangen. Ja, das ist schwer zu tippen. Also es sieht ja jetzt alles irgendwie nach John Cena aus. Und normalerweise ist das ja dann so, wenn in den ganzen Shows das so aussieht, dass dann der andere gewinnt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man bei einem Pay-Per-View John Cena ein Last Man Standing Match verlieren lässt. Ich glaube, der hat noch nie ein Last Man Standing Match verloren. Und die einzige Möglichkeit, wie er das verliert, ist, dass ihm sowas passiert, was er selber in seinem Match gegen Batista da auch gemacht hat. Dass er den irgendwie ankettet, dass da irgendwie eine Hilfe für Alberto Del Rio dazukommt, weiß ich nicht, vielleicht Artus und The Miz, und dann John Cena irgendwo anketten, sodass er nicht wieder aufstehen kann oder so. Das ist die einzige Möglichkeit, wie er verlieren kann. Ich glaube aber, dass es nicht passiert. Und ich glaube leider, dass John Cena das Match gewinnt und den Titel wieder zurückbekommt. Die Tour in Mexiko ist vorbei. Ich glaube, so ganz zufrieden ist man mit Alberto de Rio und den Zuschauerzahlen auch nicht. Und ich Auch denke die mal, John Cena. Zuschauerzahlen sahen eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Also die großen Hallen da in Mexiko, die waren beide voll. Das ist nicht ganz richtig. Dann korrigiere mich. Also in Mexiko hatte man auf der Tour doch deutlich schlechtere Besuchszahlen, als man das auf der Tour davor hatte. Und wie waren das? Bei der Raw-Aufnahme waren, glaube ich, die Halle haben sie einigermaßen voll gekriegt, allerdings mussten wohl auch viele Karten, ich weiß gar nicht, ob sie ganz voll waren, mussten auch viele Karten verschenken, da waren wohl so 14.000. Aber an dem Tag davor waren sie auch in irgendeiner Halle und die war also absolut nicht ausverkauft. Also die Zuschauerzahlen in Mexiko waren nicht so, wie es noch vor einiger Zeit war. Und da wurde so ein bisschen spekuliert, ob das jetzt daran liegt, dass Rey Mysterio nicht dabei war. Das wurde ja bei Raw von John Laurinaitis auch kurz angesprochen. Ich denke, da ist man nicht so hundertprozentig zufrieden. Naja, beste Zeit ist ja ähnlich, also dementsprechend wissen wir, glaube ich, warum das so ist. Ja, ich tippe auf Del Rio. Der sah im Moment so schlecht aus, ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn Cena jetzt schon wieder Champion bekommt, dann bekommt der Pay-Per-View von mir einen Daumen nach unten. War Last Man Standing? Na, das können sie nicht machen, nicht schon wieder Cena. Das ist schon heftig, ne? Die können nicht einfach Pay-Per-View für Pay-Per-View wieder Cena den Titel gewinnen lassen. Das ist so schrecklich, das geht nicht. Das können sie nicht machen. Aber Last Man Standing ist schon eine deutliche Niederlage. Also, das wäre Ja, das soll er auch bitte mal einstecken, Mensch. Das seit können sie es nicht machen. etlichen Jahren eine richtig heftige Niederlage. Ja, das muss auch irgendwann mal kommen. Und der Rio sah die ganze Zeit so schlecht aus. Wenn er das jetzt schon wieder verliert, dann können sie den wirklich in die Tonne kloppen. Ja, das könnte auch passieren. Ja, eben. Wollen wir mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, muss Aber ich wenn, sagen. also nur der, also ein Daumen nach unten oder Mitte oder nach oben, legt sich jetzt bei mir nicht daran fest, wer das Match gewinnt. Daumen nach unten, wenn Cena gewinnt. Dann würde entscheide mich übrigens gerade dafür, dir keinen Daumen mehr via E-Mail zu schicken. Das würde dann ja etwas verraten. Ja, das ist auch. kurze E-Mail, sobald ich geguckt habe. Aber das kann diesmal sein, dass es erst Dienstag oder Mittwoch ist. Nächste Woche ziemlich lange Arbeitszeit. Okay, ja, bin sehr gespannt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, unser Lieblingsmatch, unser... Meine Stimme ist immer noch da, obwohl das Kratzen im Hals auch ein bisschen stärker jetzt wird. Ja, ich habe versucht, möglichst viel zu sprechen, damit du nicht so viel machen musst. Ich hoffe, das hat geklappt. Das Lieblingsmatch von Bound for Glory. Thomas, was war dein Lieblingsmatch von Bound for Glory? Ich habe ja Austin Aries und Kendrick mit 3-3-4 bewertet und Bully Ray und Mr. Anderson. Habe ich, glaube ich, auch 3-3-4 gegeben. Also die beiden. Ich muss sagen, mein Lieblingsmatch... Wenn ich mich für eins von den beiden entscheiden müsste, würde ich mich für das Austin Aries Match entscheiden. Mein Lieblingsmatch war Full Metal Mayhem RVD Cherry Lynn. Ja, hätten wir das auch, Tippspiel hast du gewonnen, getippt haben wir, damit sollte eigentlich alles... Oh ja, ich habe übrigens noch... Hast du gestern Abend Boxen gesehen? Nein, natürlich nicht, ich hätte aber noch eine kleine News zur WWE, die wir vielleicht zuerst eben bringen sollten. Und zwar habe ich gehört, es sind wohl ziemlich große Chancen, dass hier im Punk bei WrestleMania in Miami, kommenden April, dem 1., wohl in dem WWE-Titelmatch stecken könnte, denn es ist wohl geplant, The Rock und Cena das Match nicht um den Titel gehen zu lassen, weil man wohl denkt, das wäre... zu klar, wer dann gewinnt und das um den Titel zu machen, wollen sie wohl nicht. Und da ist wohl recht große Chance, dass CM Punk da dann in das Titelmatch kommt. Das wäre gut. Ja, und es gibt das TLC-Poster, Tables, Letters and Chairs. Das finde ich super. Ich werde gerade noch mal gucken, ob ich das noch mal komme. Ich habe es noch so ungefähr im Gedächtnis. Aber um das genauer zu beschreiben, hätte ich das Bild doch gerne noch mal. Da ist es. Das ist ein schwarzer Hintergrund, dann sehen wir oben links das TLC-Symbol mit 10. Dezember und so weiter, wann das ist. Und rechter Teil haben wir so, haben wir CM Punk ab oberen Körper, blickt in die Kamera. Die eine Hand von ihm ist im Bild zu sehen und er hat ein Eis am Stiel in der Hand. Ja, das ist sehr gut. Und mit auf dem... CM Punk drauf. Nee. Auf dem Eis ist Leiter, Tisch und Stuhl zu sehen. Achso, das ist fantastisch, das Poster. Dieses T-Shirt mit dem Eis, was er hat, gefällt mir nicht so gut wie das weiße T-Shirt. Das fand ich auch gut, aber ich habe so das Gefühl, das gab es nur bei dem einen Pay-Per-View. Ich habe es noch nicht wieder gesehen. Das weiße T-Shirt? Nee, das mit dem Eisstiel. Ach so, das hat er jetzt häufiger. Ja. Ja. Ist mir noch nicht wieder aufgefallen. Ja. Naja, auf jeden Fall. Das weiße hat er jetzt leider nicht mehr an. Das fand ich sehr gut. Ja, auch. Das sieht man auch immer noch viel im Publikum. Aber das Eis am Stiel finde ich auch sehr gut. Naja, auf jeden Fall das Poster sehr, sehr gut und CM Punk vielleicht bei WrestleMania im Titelmatch ist natürlich auch super. Also ich glaube, WrestleMania dieses Jahr wird nach dem, das letzte Jahr nicht so fantastisch war, übrigens wieder sehr, sehr gut. Man hat da sehr viele schöne Sachen. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Und Survivor Series auch. Survivor Series wird sich zeigen. Also ich habe ja, wie war denn das? Bei irgendeiner der Shows war auch schon ein Werbespot für Survivor Series. Ich glaube, das war nach SmackDown oder so, oder bei während SmackDown. Da wurde so dann halt gezeigt, dass John Cena und The Rock sich zusammentun bei Survivor Series. Und das fand ich interessant, dass da, obwohl jetzt ja erst Vengeance ansteht, dass da dann schon Werbung für Survivor Series gemacht wurde. Ja, zudem ist der Pay-Per-View auch, beziehungsweise der Madison Square Garden, zu dem Pay-Per-View auch innerhalb von wohl unter 90 Minuten ausverkauft gewesen. Also ja, das könnte an The Rock natürlich liegen, ne? Ich glaube, der zieht schon ganz gut. Ja, ja, das liegt auch durchaus an The Rock. Der sieht sehr, sehr gut. Noch, was ich auch sehr interessant finde. So, hätten wir das geklärt, dann kannst du jetzt noch deine Redezeit zum Boxen bekommen. Viel Spaß. Also Marco Huck hat gestern im Cruiserweight eine freiwillige Titelverteidigung. Der ist ja Weltmeister der WBO. Freiwillige Titelverteidigung gegen einen Argentinier, der irgendwie auf Platz 15 der Weltrangliste steht, gemacht. Und der Argentinier hatte nun wirklich keine Chance. Da gab es eine interessante Szene in der vierten Runde, wo Marco Huck nach der Ringglocke noch weiter gekämpft hat und weiter auf ihn eingeschlagen hat und wo der Argentinier im Prinzip K.O. gegangen ist. Das ist natürlich, da hat der Ringrichter ihm gleich 2 Punkte für abgezogen und der Argentinier hätte das natürlich nutzen können, um dann sozusagen einfach nicht mehr weiter zu kämpfen, um zu sagen, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt verletzt. Und dann hätte er wahrscheinlich durch Disqualifikation gewonnen und ich glaube, dann würde er auch sogar den Titel kriegen. Hat der Argentinier aber nicht gemacht, da war der zu fair zu. Das heißt, er hat ein bisschen länger Zeit bekommen als der normale Ringpause und ist dann aber in die fünfte Runde gekommen und hatte weiterhin keine Chance. Und es gab dann in der sechsten Runde einen ganz, ganz üblen K.O. Also so einen furchtbaren K.O. habe ich lange nicht gesehen. Ja, wirklich eine ganz direkte Rechte von dem Hook direkt ans Kinn von dem, und der ist so nach hinten weggekippt. Der ist dann noch im Fallen im Prinzip bewusstlos geworden und ist dann natürlich auch voll, ohne sich irgendwie abstützen zu können, nach hinten weggefallen auf die Matte. Und er lag da dann bestimmt auch 4, 5 Minuten mit allen möglichen Ärzten und allen, die da ins Ring kamen, bis er dann wieder zu Bewusstsein gekommen ist und dann wieder aufstehen konnte. Also das war ziemlich heftig. Na dann. Das dazu. Ja, das zum Boxen. Kurz und bündig. Also war durchaus, zumindest war es nicht langweilig. Also es war kein besonders hochklassiger Kampf, aber es war nicht langweilig. Ja, das habe ich natürlich nicht gesehen. Wie findest du denn das neue Coldplay-Album? Ich hab's noch nicht gehört. Oh, hast du es schon? Nein. Ach, auch nicht. Hast du es denn schon gehört? Ja, ich habe es einmal gehört. Ich finde es interessant. Ich kann noch nicht sagen. Also ich finde es teilweise, fand ich es sehr unterhaltsam, teilweise hat es mir noch nicht so gefallen. Kann sich aber noch, kann noch kommen. Ja, ich weiß nicht, ob man die Texte lesen muss. Das ist ja irgendwie ein Konzeptalbum, ne? Ich habe nur den Bericht in dem New York Times Music Podcast gehört. Ist es ein Konzeptalbum? Dann muss ich mir das nochmal ganz genau anhören, Es inwoweit da geht ein ja wohl Konzept drin ist. irgendwie um so eine, weiß ich nicht, Zukunftswelt oder so. Und ja, genau, habe ich es auch nicht verstanden. Irgendwie so eine Liebesgeschichte in irgendeiner Zukunftswelt. So ein bisschen Science-Fiction-mäßig halt. Okay, muss ich mir das nochmal angucken, anhören. Ich weiß nicht, ob die Texte dabei sind. Wahrscheinlich muss man sich mal die Texte angucken. Ja, die Texte sind nicht dabei, aber die gibt es ja überall im Internet. Das ist ja kein Problem. Keine Texte im Booklet? Nee, nee. Muss ich mir gleich mal überlegen, ob ich mir die dann zulege. Überall im Internet, gar kein Problem. Dann könnte ich mir die auch bei Amazon kaufen. Stattdessen. Also als Download. Ja, ich habe mir in CD-Form und dann wieder verkauft. Das ist dann ja sehr kostengünstig. Ich habe sogar noch mehr bekommen als beim Kauf. Zeit, um nochmal kurz auf Bücher zu gehen. Ich lese zurzeit dieses, ich habe ja nicht mal ganz so viel Zeit zu lesen, weil ich lese jetzt morgens vom Frühstück immer Die Welt, kompakt. Geht mir genauso. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich habe die am Sonntag auch noch nicht durch. Doch, heute Morgen, die habe ich schnell gelesen. Die Sonntagsausgabe ist ja ziemlich dünn, Die ist aber ziemlich, ach, hör auf, in die der ist von wegen Samstagsausgabe, wo er ziemlich dann dünn. noch Die ein bisschen Sonntagsausgabe, das ist quatscht. immer die dickste der Woche, deshalb ist das auch die am Sonntag. Bitte was? Die Sonntagsausgabe ist immer die dickste, deshalb ist es auch die am Sonntag. Nein, die Samstagsausgabe ist die dickste. Zumindest bei mir. Also die Die Sonntags Samstagsaussage nicht, nee, die also Sonntagsausgabe. die Sonntagsausgabe heute ist definitiv maximal die Hälfte von dem, was gestern am Samstag war. Also die Samstagsausgabe ist genau wie Montag bis Freitag. Hast du offensichtlich ein anderes Abo? Also Und die Sonntags ist natürlich ganz klar die dickste, das ist auch ganz, das ist ganz klar, natürlich. Achso, vielleicht hast du die Welt. Ich habe die Welt kompakt. Bei Ja, der die habe Welt ich auch. kompakt ist es definitiv so. Die habe ich auch und es ist natürlich die Sonntagszeitung, denn es ist ganz normal bei einer Sonntagszeitung, dass dass die Sonntagsausgabe immer die dickste ist, und das ist auch bei der Welt am Sonntag, bei der Welt kompakt auch nicht anders. Das ist ganz logisch. Dann öffne mal heute Abend die Welt kompakt am Samstag und geh mal in die Übersichtsseite und guck dann mal die Zahl der Artikel und dann geh mal in Ja, die ja, ja, einzelnen ja, ja. Ja, jetzt kann ich dir mal Artikel. was sagen. Jetzt kann ich dir, ja, hör mal, warte mal ganz Dasselbe kurz. mal am Sonntag und dann wirst du feststellen, dass die Ausgabe von gestern wahrscheinlich doppelt so dick war wie die von heute, weil ich lese ja morgens die beim Frühstück und ich sehe ja, wie lange ich für die eine brauche und ich sehe ja, wie viele Artikel ich bei dem Ja, einen. okay, vielleicht interessieren dich bei der einen vielleicht einfach mehr Sachen. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist richtig, die Samstagsausgabe mag mehr Artikel haben. Es ist aber so, dass Die dies. Ja, Samstags warte, warte, warte, es sind fast ist. alle über 1000 lang und die Sonntags sind häufig nur 400, 300. Nein, es ist so, bei der Sonntags sind weniger Artikel dabei, die setzen aber durchaus auf ziemlich starke Länge. Das ist bei allen Artikeln so, dementsprechend ist sie auch ganz klar dicker. Guck dir mal die Samstagsausgabe an. Ja, die Samstagsausgabe ist wie Montag bis Freitag, das weiß ich doch. Viele Artikel du da hast, die über 1000, ich weiß gar nicht, ob das Zeichen oder Worte sind. Es sind Worte und es sind nicht allzu viele. Am Samstag, du hast die nur 300-400 haben. Am Sonntag sind fast. Am Sonntag sind extremst viele über 1000 Wörter. Denn die Sonntagsaufgabe setzt auf lange Berichte. Nicht auf viele Berichte, auf lange Berichte. Okay, hätten wir das auch geklärt, das ist auch schön. Ja, es stimmt zwar nicht, was du sagst, aber ich sag da jetzt nichts dazu. Es stimmt zwar nicht, was du sagst, aber ich sag da jetzt auch nichts zu, ich weiß ja, wie es ist. So, hast du sonst noch irgendetwas mitzuteilen? Nee. Das ist doch schön. Das freut mich. Bin ich sehr zufrieden mit. So, dann liegt es an dir, uns zu verabschieden. Bitte? Dann darfst du die Sendung beenden. Machen wir normalerweise so. Mit ein bisschen Schwung und Power hier noch einen reinhauen, Sendung beenden. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Möchtest du trotzdem noch Schluss machen? Nein. Muss ich das schon wieder? Ich habe das letzte Mal schon ja, gemacht. Ja, mach du mal. Okay, dann klaue ich dir jetzt mal deine Worte und sag Palim, Palim.